Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 306. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Fluchmeister Basti. Gute. Der Fluchmeister. Ja, was denn? Ja, der ruhige okay. Dennis. Ja, servus, hallo. Und der eskalative Marvin, der Sprachkaries, hervorragend. Es ist hervorragend. Ja, es ist Sonntag, es ist 15 Uhr, es ist bestes Wetter, es könnte alles so schön sein, wenn wir in der Lage wären, gegen eine scheiß C-Elf zu gewinnen. Also ich will mal ganz kurz sagen, wenn ich mich jetzt hier gleich beschwere, dann geht es mir nicht grundsätzlich darum, dass ich da im Vorhinein davon ausgegangen bin, dass die Eintracht hier die Bayern weghaut. Das wäre in jedem Falle, hätte das nicht funktioniert. Denn ich will nur mal ganz kurz sagen, wir haben zwar gegen eine CLF gespielt, aber die Ersatzbank, die war so gut besetzt, der Bayern, dann hätten die in der 70. Minute jetzt 0-1 für die Eintracht gestanden, hätten die zwei, drei Leute nochmal ausgewechselt, wie sie es ja eh gemacht haben, und dann wäre es eh noch bedränglich geworden. Aber worüber ich mich jetzt hier im Verlauf diese 5 Stunden aufregen werde, ist der alleinige Fakt, dass die Eintracht eine Leistung an den Tag gelegt hat, die es nicht würdig ist, den Adler auf der Brust zu tragen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur auf meine verfickten Couch gesessen und habe sogar draußen gesessen und habe ein paar Bierchen getrunken, da ging das einigermaßen. Aber für die Leute, die da hinfahren, ja, die sich heute wie morgen in der Hoffnung in Berlin doch irgendwie was reißen zu können in dieser wahnhaften Vorstellung, ja, die sich da heute morgen wieder hinbequemt haben und dann irgendwie sich ein Ticket geholt haben dafür, dass sie dann nach Berlin fahren und da wahrscheinlich ein desaströses Erlebnis mitbekommen, werden wir auch nochmal thematisieren, aber für die Leute ist es doch ein Schlag ins Gesicht, dass ich hier keinerlei Kampf, keinerlei Wille sehe, dass ich hier 10 Minuten vielleicht ein bisschen Schönspielerei sehe, aber dann auch eine peinliche Chancenverwertung. Also da muss ich mir erneut an den Kopf greifen, nachdem ich schon diese traurigen Fehler gegen Berlin gemacht habe, habe ich es nicht geschafft, daraus zu lernen. In keiner Sekunde habe ich es geschafft, daraus zu lernen. Und lasse mich dann einlullen. Und dann nach dem 0-1 falle ich eh schon irgendwie ein bisschen auseinander. Da kommt gar nichts mehr. Wo ist die Körpersprache der letzten Monate? Wo ist die Einstellung der letzten Monate? Ich habe persönlich das Gefühl, und ich bin lange habe ich mich diesem Gefühl verwehrt. Aber ich habe mittlerweile wirklich die Einstellung und das, was ich sehe, stimmt mich negativ, wenn ich daran glauben muss mittlerweile, dass Kovac die Mannschaft gar nicht mehr erreicht. Es macht sehr stark den Eindruck, wenn man das jetzt so sieht, den Verlauf in den letzten Spielen, wo du sehen konntest, nicht nur, dass diese Körpersprache, diese Bissigkeit wirklich stark nachgelassen hat, aber dass sie auch kontinuierlich von Spiel zu Spiel einfach weiter runtergesunken ist. Und gestern, das war für mich wirklich so der Tiefpunkt von allem, was da irgendwie geht. Schöne i-Tüpfelchen. Ja, stimmt. Auch, es fuckt mich ab, Leute, ich werde auch keine Minute im Radetzky mehr nachweinen, denn der ist auch für mich wieder so negativ aufgefallen. Es war, natürlich hat er ein, zwei gute Chancen gehabt, aber Leute, allein schon bei dem, ich glaube, es war es 2-0, diese kurze Posten, wie sieht denn da die Abwehr aus? Auch ein Fayette hat kein Bundesliga-Niveau. Nein, ein Fayette hat keins, auch bei dem 1-0, ich habe mir heute Morgen nochmal alle Spiele, alle Tore und sowohl das Sportstudio die Aufzeichnung von gestern angeguckt. Alles für die. Das Sportstudio gibst du bist ja total. Ja, ich wollte verschiedene Zusammenfassungen da nochmal mir anschauen für die Hörer, um hier vorbereitet zu sein. Ich habe mir sowohl unsere Zusammenfassungen da nochmal angeschaut, als auch die des HSV, da kommen wir ja später nochmal dazu. Ja, ja, klar. Aber wenn du dir auch die Entstehung des 1-0 anguckst, da fällt halt auch in Da Costa wieder total aus dem Rahmen. Das ist ja sowieso in letzter Zeit einer unserer Lieblingsspieler. 3 Meter Abstand zu diesem komischen, wie heißt der, Borscht, keine Ahnung, diesem Jugendspieler da. Ja, ja, Dorscht. 3 Meter Abstand hinter dem Gegenspieler, er sieht ganz genau, wo Wagner den Ball hinspielen wird und er geht keinen Schritt dahin. Also warum steht einer in der Bundesliga-Mannschaft auf dem Feld, wenn er das nicht hinkriegt? Mann! Ich bin ein bisschen angesäuert. Ja, und aber weißt du, ganz ehrlich, ne, wir beschweren uns jetzt wieder über die Innenverteidigung und das, was da passiert, das ist im Winterpause. Nee, ich beschwere mich auch darüber, dass ein Ragota von Anfang an auf dem Spielfeld steht, der seit Wochen nichts gerissen hat. Und mal ganz ehrlich, bis darauf, dass ich den Namen in der Startaufstellung gelesen habe, ich habe von dem im Spiel nichts gesehen. Warum war der auf dem Feld? Doch, er hat lamentiert und hat sinnlose Nicklichkeiten im Mittelfeld produziert. Es ging mir auch tierisch auf den Sack. Er hat sich überhaupt nicht aufs Spielen konzentriert. Ich glaube aber, den Punkt, den der Marvin meint, ist, man muss den Verantwortlichen ordentlich in die Eier treten, weil wir haben gesehen, dass diese verdammte Innenverteidigung so nicht das Ende der Saison spielen werden kann. Besonders, ja, wenn noch ein Hasebe ausfällt, wenn ein Salcedo jetzt lange ausfällt, wie es halt gekommen ist. Dann fällt ein Abraham in der Halbzeit, muss ausgewechselt werden. Meine Güte, Leute, was erwarten wir auch von einem Russ und einem Fayette in der Innenverteidigung? Da kann man nichts erwarten. Aber das ist von den Verantwortlichen versäumt worden, da nachzulegen. Nee. Das sind alte Kamellen und das regt mich dann noch mehr auf. Wobei ich schon erwarten kann von einem Spieler, der angeblich auf Bundesliga-Niveau spielt, dass der zumindest bei dem 2-0 den Ball nicht so tölpelhaft verstolpert. Also das kann ich ja zumindest erwarten. Ja, aber genau das ist es, ne? Also ich meine, wie gesagt, wir haben es schon gesagt, war ganz klar, im Winter haben wir da eindringlich darauf hingewiesen, dass eine Innenverteidigung nachgebessert werden muss. Und zwar bewusst, dass es finanziell natürlich irgendwie auch an die Grenzen geht. Aber es ist auch hier ganz klar, dass da sich dann wieder Lücken bilden, die jetzt natürlich von Gegnern ausgenutzt werden. Aber wie gesagt, am Ende hängt es halt auch damit zusammen, dass die Einstellung einfach nicht da war. Basti, ja, was meinst du? Also ich gebe dir vollkommen recht bei deinem einleitenden Satz, Marvin, dass klar, wenn die all diese Qualität, was sie ja nachher auch getan haben, eingewechselt haben, dann kannst du dich nicht beschweren. Aber dann, du kannst wenigstens mit wehenden Fahnen und mit Anstand untergehen, aber dich nicht von einer C-Jugendmannschaft so abschlachten lassen. Die haben uns dahin gespielt, wie das eigentlich für jemanden, der noch in der oberen Tabellenhälfte steht, eigentlich nicht würdig ist. Da musst du eigentlich irgendwo 17., 18. sein, wenn du dich so daher spielen lassen willst. Ja, aber Basti, wir haben dich heute noch gar nicht gehört. Danke. Wer weiß, wofür Basti das gut ist. Ich hab gehofft, dass ihr vergesst, dass ich da bin. Damit ich mich nicht um Kopf und Kragen jetzt hier rede, weil wir halten fest, der Marvin hat ja auch einleitende Worte gebraucht, die werde ich auch brauchen. Also es ist, nicht vergessen, es ist Sonntag. Ja. Heute Morgen war schlechtes Wetter, ich habe probiert Karten zu kriegen, ich bin eh sauer gerade, ich war gestern richtig sauer und ich bin immer noch sauer. Das heißt, wenn wir jetzt am Dienstag aufgenommen hätten, wäre es wahrscheinlich wieder ein bisschen besser. Aber es ist Sonntag, ich kann es nicht ändern. Ich habe keinen DeLorean hier in meinem Dings stehen. Es ist so, ganz ehrlich, die sollen sich ficken. Ich weiß nicht ganz genau, was sie denken, wie dumm wir sind. Diese Lippenbekenntnisse von wegen, ja, das hat alles keinen Einfluss. Die Mannschaft, nein, die Mannschaft lässt sich eben doch davon beeinflussen. Das ist trotzdem kein Zufall, wie diese Mannschaft teilweise auftritt. Wie die sich dümmliche Tore schenken lassen, plötzlich hinten offen stehen. Der Trainer gibt sowohl den Fans als auch der Mannschaft scheinbar auch nicht diese Zuversicht mehr. Wo ist denn die Körperlichkeit hin? Wo ist denn dieses, wir ziehen alle an einem Strang mit Fans, Mannschaft, Trainer? Wo ist es denn plötzlich hin? Und was ist denn der Grund, warum das nicht mehr da ist? Was ist denn das? Natürlich ist das die Nummer, die er abgezogen hat. Diese merkwürdige Stimmung ist alleine die Schuld von Kovac, vielleicht sogar auch von Bobic, je nachdem, was er wusste oder was er nicht. Die Bayern haben auch ihren Anteil, aber Fakt ist, und im Endeffekt ist es auch müßig, jetzt mit anderen zu diskutieren, die sagen, ja, aber es gibt auch das, es ist müßig, über die Gründe zu diskutieren. Fakt ist tatsächlich, die Eintracht verbrennt diese ganze Saison innerhalb von einem Monat jetzt. Das ist so. Seit Marvin und ich hier gesagt haben, lass uns über Kovac reden, wir sind uns ziemlich sicher, der geht, hat die Eintracht kein Spiel mehr gewonnen. So, das mag nicht unbedingt in einem Zusammenhang stehen, sagt der eine, dann gibt's natürlich Vrebic verletzt sich, der Prinz ist verletzt, alles in Ordnung. Dann frage ich mich aber, woher kommt dann diese mangelnde Einstellung? Weil Leute, erinnert euch bitte an die letzte Rückrunde, als wir auch erklären konnten, warum die so kaputt gegangen ist. Und da gab es nicht einen von uns, der an Kovac gezweifelt hat. Nee, genau. Da wurden wir eher dafür kritisiert, dass wir es nicht gemacht haben. Stimmt. Weil wir haben es immer probiert zu erklären. Na nee, aber jetzt durch diese Nummer habe ich auch keinen Bock mehr, ihn zu verteidigen. Ganz ehrlich. Und ich habe es ja angekündigt. Mir wäre es fast am liebsten, wenn die den jetzt rausschmeißen würden. Weil der macht mich langsam, macht er mich wütend. Auch mit diesem Interview nach dem Spiel. Ja. Ja, die meinte, jetzt distanziert der Affe sich von der Mannschaft, will der mich verarschen. Die ganze Zeit ist er derjenige, der propagiert, wir müssen alle zusammenhalten und es geht nur, wenn wir einen Einsatz bringen. Jetzt distanziert er sich in der Situation zum ersten Mal von der Mannschaft. Ist der blöd oder was? Ist der wirklich blöd? Was ist das denn? Genau der Punkt, weil hier erleben wir einen ganz großen Einschnitt. Denn zum ersten Mal distanziert er sich und er macht ehrlich gesagt einen Fehler nach dem anderen gerade. Denn das wäre seine einzige Chance gewesen, sich halt eben nicht zu distanzieren, also mit vollem Elan noch dagegen anzugehen, neben dem drohenden Niedergang, weil es ist facto so. Wir sind gerade wirklich alles, wie Basti richtig gesagt hat, alles dabei, komplett an die Wand zu fahren. Ja, also das hört sich jetzt, es ist ja natürlich kein Abstieg, bla bla bla, aber darum geht's jetzt nicht. Nein, wir waren so knapp dran in der Champions League und die Bundesliga ist ein richtiger Scheißhaufen. laufen aktuell. Ja. Spielt jeder den letzten Rotz, selbst die Leverkusener schaffen es nicht mal, irgendwie ein bisschen Konstanz zu bewahren und gegen scheiß Stuttgart zu gewinnen. Sorry, alle Stuttgarter, aber ihr wisst, wie ich das meine. Da muss doch mal ein bisschen Konstanz her. Nein, die Schalker schaffen es nicht, irgendwie gegen Gladbach mal zu bestehen. Und das ist so lächerlich. Das ist ein lächerlicher Schauhaufen der Bundesliga im Abgrund der Mittelmäßigkeit. Da will mir niemand mehr was über Fußball erzählen müssen, denn bei allem Respekt, wie will ich denn diesen Rotz hier überhaupt vermarkten können? Ja, und da kannst du doch eigentlich nur damit kommen, dass einigermaßen die Fans oder so fit sind und dass es da gut geht, weil über das Spielerische, über die Konstanz kann das hier alles überhaupt nicht kommen. Wir brauchen uns nicht über die Qualität der Bundesliga zu unterhalten, denn ich glaube, diese Saison zeigt es deutlich, dass bis auf die Bayern hier niemand irgendwie ein internationales Niveau hat, dass es überhaupt keiner irgendwie schafft, sich dementsprechend für Pokale im Halbfinale oder so zu qualifizieren, spricht auch eine deutliche Sprache. Und alles Rotz, aber trotzdem hätten wir es geschafft, wir waren so knapp dran, mal mit ein bisschen Konstanz wirklich in die Champions League zu kommen, wirklich die nächste Tür aufzuschlagen, und das haben wir nicht geschafft, und es hängt auch zum großen Teil einfach damit zusammen, dass massive Fehler gemacht wurden und dass Kovac, und ich kann ihn leider nicht mehr aus dieser Schuld befreien, denn er hat es verpasst, in den Wochen, in denen es bekannt wurde, das Ruder rumzureißen, und das hat er selber verpasst, weil er selber nicht mehr diese Emotionalität an den Tag legt, und das ist nämlich genau der Punkt. Wenn ich hier einen mit Feuer und Flammen sehe, der seine Mannschaft verteidigt, der aggressiv vielleicht auch rangeht, der sagt, so und so geht's nicht, aber er windet sich raus, versucht sich natürlich aus dieser misslichen Lage zu befreien, die nämlich ganz, ganz klar auch für ihn ist. Er ist selber schon massiv beschädigt mit dem 4-1 gegen eine C-Mannschaft des FC Bayern. Was sollen denn die Spieler des FC Bayern denken, die jetzt die ihn jetzt vorgesetzt bekommen in der nächsten Saison? Denkst du, Lewandowski hat jetzt die Eier, hat jetzt Bock zu sagen, na gut, das ist jetzt mein neuer Trainer, den muss ich respektieren, nämlich der hat es nicht mehr mit einer C-11 geschafft, als Bundesligamannschaft mit seiner Bundesligamannschaft gegen unsere CF zu bestehen. Das ist doch verbrannt. Der Junge ist komplett am Ende. Das wird er jetzt auch realisieren. Deswegen die Dünnhäutigkeit. Und deswegen aber der peinliche Versuch, sich jetzt nochmal irgendwie rauszuwinden. Ich bin wirklich kein Verfechter von dieser Theorie gewesen, zu sagen, wir müssen jetzt hier für einen Break sorgen. Aber ganz ehrlich, wenn wir irgendwas noch retten wollen, wir werden gleich dazu kommen, warum das nicht der Fall ist. Aber warum, wenn wir aus rein emotionaler Sicht sagen wollen, wir müssen die Fans irgendwie bei Laune halten, weil ganz ehrlich, die fahren hier hin, die holen sich jetzt eine 6-0-Niederlage in Berlin ab, die machen alles, weißt, die fahren nach München und lassen sich scheiß demotivierten Fußball geben. Wenn wir irgendwie versuchen wollen, die Emotionalität hochzuhalten, damit eine Europa League zumindest für die Fans attraktiv ist, weil für alles andere ist es nicht attraktiv, dann musst du wahrscheinlich jetzt den Break machen und musst sagen, okay, vielleicht muss ich mich wirklich damit abfinden, in der Trainersituation noch was neu zu machen. Ja, und ganz ehrlich mal, du hast eben echt ein gutes Beispiel gebracht mit dieser Bundesliga. Dieses Spiel in München ist auch sinnbildlich dafür. Dieses Spiel in München ist sinnbildlich für diese ganze Saison. Natürlich erwartet keiner von uns, dass wir in München gewinnen. Natürlich erwartet keiner von uns, dass die Eintracht in die Champions League kommt. Aber wenn diese Bundesliga genau diese C-Mannschaft von Bayern widerspiegelt und du die Chance trotzdem hast, dann ist es mir auch egal, ob das normalerweise unrealistisch ist, weil es in dem Moment trotzdem realistisch ist. Und diese erste Halbzeit, Sommerfußball, ich habe hier gesessen, habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Bayern hat denen ja quasi zu verstehen gegeben, ey Leute, wenn ihr Bock hättet, lasst mir euch hier gewinnen. Genau. Da haben die das mit der Aufstellung gezeigt, auch auf dem Platz. Hatte Bayern in der ersten Halbzeit eine richtige Torchance? Nee. Nein, die Eintracht hat unmotiviert das Spiel. Jovic spielt den Ball nicht nach außen. Ich glaube, Bobic hat es auch richtig gesagt, da willst du halt auch sehen, dass du nicht denkst, ach, mal gucken, ob ich hier treffe, sondern nein, hier treffe ich jetzt. Und das ist doch, und der Trainer sagt nach dem Spiel, ja, das hat die Mannschaft, ganz ehrlich, Trainer, du bist derjenige, der Mannschaft vermittelt. Und das hat er ja die ganzen 2 Jahre hier geschafft. Es kam immer, egal was, und deswegen haben wir uns auch nie beschwert, egal wie ab die Eintracht verloren hat. Es war immer eine Mannschaft auf dem Platz, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt Pech, aber bla bla, aber du konntest immer runterbrechen auf, okay, die Einstellung hat gestimmt. Immer. Das war ja der große Vorteil der Eintracht. Wir sind immer als Assis auf den Platz gegangen. Und das ist, wo ist das hin? Wo ist das hin? Und das hat natürlich trotzdem damit zu tun, dass Kovac die seine Souveränität auch verloren hat und auch mit sich selber beschäftigt ist. Das kann mir keiner erzählen. Diese Lawine, die über ihn reingebrochen ist, da hat er selber, glaube ich, nicht mit gerechnet. Warum auch immer? Wie naiv ist er eigentlich? Und er hat das nicht stoppen können. Weil die Stimmung ist gebröckelt. Von den Fans kam aber nichts. Da haben die Leute gesagt, okay, lass die Mannschaft zeigen. Und die Mannschaft hat einen Scheiß gemacht. Weil die Mannschaft selber verunsichert war. Und Kovac, ganz ehrlich, muss man jetzt auch mal einzeln sagen, dass einfach Herr Gotha nach so langer Zeit in so einem wichtigen Spiel einfach aus dem Nichts wieder zu bringen, das zeigt mir auch, okay, das ist eine, ich empfinde das wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen überempfindlich bin, ich empfinde das fast als Provokation. Und dann Chavar einzuwechseln, in einem Spiel, wo es eigentlich wirklich noch um was geht, der völlig überfordert wirkt. Natürlich ist er überfordert. Wie alt ist er? 12? Der hat noch nicht nur einmal Bundesliga richtig gespielt. Ja, also das ist ja... Ich weiß nicht, das sind trotzdem Fehler, auch die Nummer mit der Viererkette und dass die Abwehr nicht mehr so steht. Klar, man muss jetzt auch mal ganz kurz sagen, es ist nicht alles nur Kovac, aber an dem entzündet sich das halt jetzt. Natürlich kann man es auch erklären in dem Sinne, du spielst ohne den Prinz, du spielst echt mit einer miserablen Abwehr, was ja Dennis auch angesprochen hat, das ist ja nicht Kovac sein Fehler, dass da keiner geholt wurde. Es gibt auch Erklärungsansätze, die man finden kann, die Kovac entlasten, aber das Hauptding ist doch, wenn wir das Gefühl hätten, die Eintracht hätte am Ende der Saison in der Phase jetzt alles dafür getan und es hätte einfach nicht gereicht, so wie letzte Rückrunde, da war es an anderen Stellen so, da hat es einfach nicht gereicht, weil du gesehen hast, okay, wir spielen hier mit Oczipka und Chandler in der Innenverteidigung, das reicht nicht, das kann ich erklären, da bin ich auch auf niemanden sauer, aber dieses Spiel in München muss die Eintracht nicht verlieren, da braucht mir auch keiner was erzählen. In der ersten Halbzeit muss die Eintracht dort führen. Ob du dann natürlich von Thiago Lewandowski, wer dann als eingewechselt wird, wieder das Spiel gedreht wird, ist eine andere Sache. Dann sitzen wir jetzt aber hier nicht so. Dann sitzen wir hier nicht so und sind sauer. Darum geht es. Es geht einfach darum, was mit dieser Stimmung hier passiert ist und inwieweit wir sogar bereit waren. Und der Marvin war einer derjenigen, der ihn immer verteidigt hat, der gesagt hat, ach komm, dann sind wir nächste Woche sind wir auch wieder gut drauf. Aber diese Kommunikation, wenn man das jetzt alles mal zusammenrechnet, diese Kommunikation, diese Frechheit zu probieren, uns zu verarschen, um danach dünnhäutig zu werden, um uns jetzt solche Leistungen zu präsentieren. Also Leute, das macht mich echt wütend. Das macht mich richtig wütend, weil es wäre drin gewesen, das braucht mir keiner erzählen, diese Saison hätte die Eintracht locker zumindest in die Euroleague einziehen können, wenn alles und noch wenn gelaufen wäre. Und wenn ich in München verliere, ist das auch alles in Ordnung, aber da kommt es immer drauf auf die Einstellung drauf an, weil ich muss mich, guck dir doch bitte die Ergebnisse der letzten Wochen an, da ist keine knappe 1-2 Niederlage dabei, da ist es 0-3, 1-4, da sind wir immer auseinandergefallen und dieses Auseinanderfallen ist für mich ein deutliches Warnsignal, was ich am Anfang, das sage ich ganz klar, nicht wahrhaben wollte, wo ich mir gedacht habe, Leute, okay, das sind mal Ausfallerscheinungen, das werden sie wieder einrenken können, aber gegen eine B11 wirklich mit 1-4 hier dich vom, selbst von diesem Rafinha ein Gegentor einschenken zu lassen, der hört bei mir... Süde, Alter, läuft da rum alleine. Da hört bei mir der Spaß auf. Es ist ganz klar, dass die Mannschaft natürlich ersatzgeschwächt ist, bla bla bla. Vollkommen akzeptiere ich alles. Und dass ein Kavar, der ärmste Sau im Dorf ist, die dann jetzt noch rausgekehrt wird, das ist der macht sein erstes Bundesligaspiel, kannst du nichts richtig machen, ist auch scheißegal. Schwamm drüber, du wirst nächste Saison deine Möglichkeiten bekommen. Aber so ein Regota, da muss ich mir schon die Frage stellen, der hat in der letzten Zeit kaum Bundesliga-Qualitäten bewiesen, als wenn er gespielt hat und er hat es erneut gezeigt, dass er dann anscheinend doch nicht so drauf hat. Also, das ist halt einfach, da kommt sehr viel Mist zusammen. Wir haben auch nicht das Glück, dass wir momentan in Top-Verfassung sind, aber es geht um die Einstellung. Und wenn ich sehe, dass die Mannschaft hakt, kratzt, beißt, dabei ist, versucht, den Gegner irgendwie in Bedrängnis zu bringen, versucht wirklich den jungen Spielern auch mal auf den Füßen zu stehen. So ein Evina, das ist natürlich ein schöner Fußballer deutscher Bahn hier, aber mein Gott, dann bin ich doch mal dabei, dann gehe ich mal da mit einer gewissen Bundesliga-Körperlichkeit, auch von einem Russ, muss ich auch mal von einem Russ mal herangehen, muss ich mal sagen, hier bin ich, das ist die Bundesliga, gewöhn dich dran, Dude, und da passiert dir nichts, und das ärgert mich, das sind die Momente, wo ich denke, warum kriegen wir das nicht so auf den Platz, wie jeder andere Trottelverein es hinbekommt? Wenn ich mir jetzt angucke, wie in der Bundesliga der Abstiegskampf passiert, wo ich normalerweise denke, ja, dieser scheiß HSV müsste schon 5 Jahre lang abgestiegen sein. Aber nein, sie schaffen es immer wieder. Warum? Weil sie gegen Wolfsburg, gegen diese seelenlose Trümmertruppe, eine geile Leistung zeigen. Da ziehe ich meinen Hut. Da muss ich sagen, da sind sie endlich da, wo sie die ganze Zeit schon stehen sollten. Holpi macht endlich geile Spiele. Der ist da, der ist körperlich, die wollen nicht absteigen. Da kommt der Waldschmidt, der Luca Waldschmidt, den wir hier weggejagt haben, mehr oder weniger. Bruchhagen, Dankeschön, ja. Wer weiß, ob das alles so gut funktioniert hat, aber ist auch ein bisschen eine ärgerliche Situation. Der rettet die einen ums andere Mal dann, dass sie vielleicht jetzt doch nicht absteigen. Und jetzt haben die Rückenwind und kommen zur Eintracht. Wir werden gleich noch darüber sprechen. Aber das ist eine Mannschaft, die zeigt Galligkeit, die ist dabei. Ja, will ich ja schon fast, dass der HSV nicht absteigt, damit diese seelenlose Trümmertruppe vom VfL Wolfsburg nicht absteigt, weil das ist ja unfassbar. Was ist das für ein scheiß Bundesliga-Verein? Wie wir nie wieder sehen, diesen Kack. Das ist ja fürchterlich. Wie viel Geld die da reinwurschten. Aber da sehe ich halt, beim HSV sehe ich, da ist wenigstens was da. Ja, und selbst wenn ich mir Köln das Spiel angucke. Das ist doch genau der Punkt. Und uns, ganz ehrlich, um uns alle zu beruhigen, wollten die uns erzählen, das hat keinen Einfluss, bla bla bla. Aber warum sehen wir es denn nicht? Es muss ja einen Grund haben, dann will ich den wissen. Und was auch für mich ein Indikator ist, dass wir so falsch nicht liegen, ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die das so sehen. Das heißt ja nicht, ihr meckert viel, bla bla, ist ja auch so. Ich bin auch emotional, ich bin immer so drauf, und dann hoffe ich wieder, bla. Das gebe ich auch zu, sonst bräuchte ich aber auch kein Fan sein. Mal ganz kurze Botschaft an alle, die sich dann immer beschweren und immer Emotionen relativieren wollen. Ganz ehrlich, wenn ich meine Emotionen selber relativieren will, dann gehe ich da nicht hin. Lass mich in Ruhe. Dann ist meine Reaktion nach dem Spiel ist natürlich übertrieben. Das brauchen wir auch, ganz ehrlich an alle da draußen, das brauche ich auch nicht von irgendjemandem hören. Was denkt ihr denn? Was ist denn? Ich gehe doch auch nicht zu irgendjemandem, der gerade einen Autounfall hat und frage, ja, willst du das jetzt reparieren lassen? Natürlich will ich das reparieren lassen! Lass mich das doch dann später mal klären. Ist gerade erst passiert. Und also, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, was für Nerven manche Leute da draußen haben. Das kann doch nicht wahr sein. Und nein, und das ist aber genau das. Aber wenn ich dir in Interviews von Bobic auch sehe, dann zeigt es mir, der sieht das vielleicht ähnlich wie wir, weil er denkt, dass es jetzt Zeit ist für so ein Interview. Zu sagen, ich habe da alles vermisst, eine Nullleistung, das kann nicht wahr sein. Und wenn Kovac, wie der Marvin's gesagt hat, Kovac, diese, ja, ich muss jetzt echt aufpassen, aber Kovac, dieser kleine Piep, wie der probiert sich jetzt zu retten, so, das ist in meiner Mannschaft, hat es nicht gezeigt. Ich habe es denen aber gesagt, aber die haben das nicht gemacht. So, und genau weil er diese Angst hat, dass er nämlich in diese Kabine da reinspaziert von diesen ganzen Alpha-Tieren in München und plötzlich steht er da mit seinen Ohrbeinen, sagt, hey, dann denken ja, Alter, Digga, wir haben dich jetzt hier insgesamt 10-2 abgezogen im Finale Pokal und denkst, was willst du uns eigentlich erzählen? Du hast nicht mal gegen hier die 12-Jährigen gewonnen. Das ist genau der Punkt. Und auch diese Nummer mit, ja, das wurde alles an einem Tag gemacht. Kovac, ohne Scheiß, ich hab's echt nicht gedacht. Also, wir wissen es alle, Team Kovac, das war unser Hashtag. Das ja, war Logo. Wir haben von er, da hat er noch nicht ein Wort in Frankfurt gesagt, haben wir gesagt, ey, es geht nicht anders, wir unterstützen ihn jetzt. Und haben wir auch gut durchgehalten und hat sich am Ende des Tages auch gelohnt. Ganz ehrlich, wie man so schnell von dieser Bewunderung, ganz ehrlich, ich bin fast schon, bei mir geht's in die Verachtung über. Alles, was er jetzt macht, in der Notsituation zeigt sich, er lässt die Mannschaft fallen, weil im Endeffekt, ja, Marvin hat es ja gesagt, es gibt genug Erklärungsansätze. Wenn ich Niko Kovac bin, sage ich doch, ja Leute, ihr müsst aber auch mal gucken, wir spielen ohne den Prinz, wir spielen ohne Rebic, wir haben da eine Verletzung von Abraham. Das kann man ja alles erklären, weißt du, was ich meine? Also er kann das ja, zumindest kann er seiner Mannschaft Alibis liefern, damit sie nicht im Fokus ist. Ja. Und das macht er nicht. Und das ist unfassbar, dass er das nicht macht. Nach dieser ganzen Nummer auch vorher, dieses, ja, yeah, aber ich hoffe nicht, dass ihr alle vergesst, was ich hier geleistet habe. Na, ey Digga. Wenn du sagst, du gehst nach München, dann will ich verdammt nochmal, dass ich das Gefühl habe, es ist eh schon scheiße für uns, weil wir nicht ihn verlieren wollten, ne? Am Anfang noch, dann zieh's bitte durch. Und das Gleiche gilt, ich will's nochmal sagen, der Dennis hat gesagt, auch für Radetzky. Ganz im Ernst, dieses Wechseltheater um ihn, jetzt geht er plötzlich nach Leverkusen und wirft uns in Bremen den Ball ins Tor. Ja, dann, er kassiert wieder ein Tor. Er kassiert gegen Hoffenheim dieses Tor. Macht er nicht extra, trotzdem spielt er diese Vertragssituation eine Rolle. Und ich abschließe, bevor ich jetzt eigentlich hier wieder voll habe. Ich stelle die These auf, wenn Radetzky nächsten Sommer noch da wäre, Kovac nächsten Sommer noch da wäre, die ganze Mannschaft dieses Gefühl hätte, ey, wir bleiben auch nächsten Sommer zusammen. Und wir kriegen das alle zusammen hin. Ich glaube, dass die Eintracht da tatsächlich mindestens in die Rolle eingezogen wäre. Wenn die Eintracht mit vollem Elan und voller Kapelle ohne Störfeuer und selbst mit der einen oder anderen Verletzung, die Eintracht hätte das geschafft. Genau. Aber dieser Laden. Ich glaube, das ist jetzt halt auch so ein bisschen so dieser Punkt, dass momentan gefühlt der volle Fokus schon auf der nächsten Saison liegt. Mit dieser komischen Diskussion, mit all diesem ganzen Theater, was da gewesen ist, hast du den Fokus so dermaßen in die nächste Saison geschoben, dass es für mich, mein Gefühl ist, dass die letzten 4 Spiele plus den Pokal keiner mehr ernst nimmt. Die gucken alle nur noch, wer ist nächstes Jahr und was ist nächstes Jahr und warum. Und das ist falsch. Also ja, natürlich ist das falsch, aber es gibt ein massives Problem. Die Mannschaft war so auf Kovac eingestellt, dass sie jetzt mit dieser kompletten Führungslosigkeit, das ist halt so. Kovac ist in den Köpfen der Spieler weg, nicht mehr da. Es gibt mittlerweile Erscheinungen, wo sie sich selbst wahrscheinlich sagen, was ist denn mit mir in dieser Saison? Denn, ganz ehrlich, diese Mannschaft ist so auf Kovac fokussiert. Viele sind sich dementsprechend natürlich schon für die kommende Saison unsicher, wie läuft das weiter, und haben ihren Halt verloren. Da sind Problemspieler dabei, wie Rebic und so weiter und so fort. Aber auch andere, die natürlich ihn als Figur gesehen haben, an dem auch sie sich Wolf, aufrichten konnten. Auch ein Wolf, der daran gewachsen ist, Wolf. An einem Kovac. Ja. Auch ein Wolf, an dem sie sich aufrichten konnten. Das heißt, die Figur geht jetzt weg. Das heißt, es gibt einen gewissen Verunsicherungstatbestand. Der ist einfach da. Und den kriegt er nicht mehr aus den Köpfen raus. Und ja, wie dann denn auch? Ja, na gut, das hättest du schon hinbekommen. Da musst du aber der geile Trainer sein, den die Bayern denken, der du bist. Und das ist leider nicht der Fall. Hättest du die Größe und hättest du die Qualität, dann hättest du es schon hinbekommen. Dann hättest du gesagt, wisst ihr was, wir gehen jetzt drei Tage in Trainingslager. Wir sind jetzt wieder ein Team. Wir sind jetzt noch besser als vorher. Wir sind noch besser, weil wir wollen jetzt noch was erreichen. Scheißegal. Genau. Das, was ich halt die ganzen Jahre immer wieder sage in diesen Momenten, in den letzten Momenten. Wir haben noch 3-4 Spiele, wir können aber jetzt noch alles erreichen. Wir können uns hier jetzt hier ein Denkmal errichten. Dann ist es doch scheißegal, was nächste Saison ist, weil es ist Bundesliga-Geschäft. Die Eintracht ist ein Verein, der wird nächstes Jahr wieder auf links gedreht. Seien wir doch mal ehrlich, am 30.06. ist der Spieler wechselt, dann was weiß ich, Reutershahn wird jetzt auch noch irgendwie verscherbelt, dann müssen wir sehen, dass Ben Manga noch hier bleibt. Was weiß ich, was nächste Saison ist? Es ist halt typische Bundesliga-Mittelmäßigkeitsmannschaft. So ist es halt einfach. Aber dann können wir doch in diesen paar Spielen noch sehen, dass wir hier was Geiles errichten. Und das muss, und ganz ehrlich, jetzt nochmal ganz der letzte Punkt, dann lasse ich euch wieder reden. Aber für mich ist es emotional total wichtig, weil das höre ich nämlich hier die ganze Zeit, ja, scheiß doch auf Euroleague. Nein, Leute, scheiß nicht auf Euroleague. Es geht nicht um das Geld, es geht nicht um die Finanzen, es geht einzig und allein darum, dass die Fans eine Gratifikation dafür bekommen, dass sie diesen Weg immer wieder Zweitliga, Erstliga, Mittelmäßigkeit, Abstiegskampf, bla bla bla auf sich nehmen, denn das ist eine Belohnung für die Fans, dass sie die Möglichkeit haben, nach Valletta, nach Tirana, nach was weiß ich, von mir aus auch Baku und dann, wenn es gut läuft, mal nach Montpellier zu reisen. Das ist das Gefühl, weil das ist Bundesliga, das ist Fußball international. Die wollen dahin fahren, die wollen die geilen Auswärtsfahrten, wo sie 2 Tage unterwegs sind. Die wollen in Kontakt mit anderen Leuten kommen, wollen gemeinsam Fußball feiern, weil es nicht nur die 90 Minuten sind. Es ist dieses Gefühl einer Transnationalität, eines gemeinsamen Punktes, dass ich genau weiß, egal wer da zusammenkommt, wir gucken gemeinsam Fußball, wir sind und wir trinken ja schön ein und haben eine gute Zeit, fernab von dem Stress, den wir sonst so haben. Das ist das Ziel und das musste eigentlich normalerweise die Eintracht in den letzten Spielen noch versuchen, irgendwie machbar zu machen für ihre Fans, die Tag ein, Tag aus in jedes verfickte Stadion reisen, selbst nach Hoffenheim oder zu diesem Rotz oder selbst nach Leipzig, wo es keine Sau interessiert oder nach München, wo du genau weißt, dass du die Niederlage abholst, dann die musst du, wenn du jetzt so nah dran bist, doch einigermaßen damit besänftigen, dass du die Europa League noch erreichst. Das muss das Ziel sein. Nicht, weil ich 5 Euro bekomme. Du bekommst einen Scheißdreck, jeder weiß das. Das ist ein harter Kampf. Guck dir Köln an. Aber guck dir trotzdem an, welche Emotionalität die dabei gehabt haben. Stell dir mal vor, die heute nicht Europa League erreicht hätten, aber trotzdem wären fünf Leute irgendwie weggegangen und dann wären sie vielleicht auch über die Relegation abgestiegen. Dann hätten sie immerhin nicht das Erlebnis gehabt. Natürlich ist es ein Wechselbad der Gefühle. Aber trotzdem ist es Fußball und das ist das Einzige, was mich daran hält. Wenn ich immer nur das Geld im Kopf habe, dann brauche ich auch keinen Fußball mehr gucken. Ist doch scheiße. Ich will diese Reisen. Und das wollen die Fans auch. Und das muss ich ihnen geben. Im Zweifel in den letzten 2 Spielen. Und dafür muss ich alles tun. Auch als Bobic. Vielleicht muss ich jemanden entlassen. Keine Ahnung. Ich bin mittlerweile auch so weit. Ich glaube es wirklich. Ich glaube, diesen Impuls musst du setzen, weil das ist auch trotzdem eine Gefahr. Vielleicht muss man Kovac auch vor sich selber schützen. Im Sinne von, stellt euch einfach vor, wenn gegen... Ich glaube, also man muss ja mal sagen, die Eintracht-Fans sind natürlich emotional, aber das will man ja auch auf der positiven Seite. Dann muss man, glaube ich, auch auf der negativen Seite damit leben, dass es, wenn Scheiße läuft, auch, das haben wir auch an anderen Stellen gesehen, dass die Eintracht-Fans dann auch in die andere Richtung emotional sind. Das ist, will man vielleicht als Verein nicht, muss man aber, glaube ich, in Kauf nehmen, wenn man so eine bunte und wilde Fanszene haben will, mit denen man dann natürlich aber auch hausieren geht, wenn es gut läuft. Und aber, ich finde, dafür haben die es echt gut gemacht. Erinnert euch an diesen Gänsehaut-Support in Leverkusen, der noch lauter war als vorher. Ja, Mann. Der noch lauter war, als der auch vor Trotz gestrotzt hat, dieses, wir sind jetzt noch lauter und Spieler kommen, Trainer gehen, scheißegal, SG. Dieser Spirit, den hätte man auch sich von der Mannschaft gerne erwartet. Den habe ich aber nur in der ersten Halbzeit in Leverkusen gesehen. Ja. Und ganz im Ernst, wenn die das von uns wollen, wie der Marvin es gesagt hat, dann müssen die auch so ein bisschen da mitarbeiten. Also, aber stell dir jetzt vor, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, stell dir vor, der HSV geht hier 1-0 in Führung nach 20 Minuten. Ich glaube, dass dann dieser Trotz und diese Geduld und dieser Fokussierung auf, dass die Eintracht größer ist als alles andere, trotzdem dafür sorgen könnte, dass dieser Frust, der eh da ist, wie in so einem Schlauch in der Badewanne, wenn du den so knickst, dann kommt erstmal nichts raus und lässt die ganze Zeit das Wasser laufen. Wenn du den dann aber gerade machst, bumm, Alter, dann haut sich aber erstmal kurz aus der Dusche. Was hast du denn für eine Dusche, Mensch? Knick du mal her deinen Schlauch in der Dusche, dann wirst du sehen, was ich meine. Basti, das ist mein Schlauch da aus dem Spiel, ja? Ja, Basti, erzähl weiter. Nein, und ich glaube, dass dieses Ventil dann platzt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wenn die Eintracht 0-1 gegen den HSV zurückliegt und ähnlich auftreten wird wie in München, Ja, Leute, da versauen wir uns nicht nur das, dann versauen wir uns A, die Reputation im Fußball-Deutschland, weil wir dann nämlich der Idiotenverein sind, der dafür sorgt, dass der HSV tatsächlich drin bleibt, bei aller Verdienste, die es dann hat. Ich will eigentlich auch ehrlich gesagt, dass der HSV drin bleibt, egal. Aber, und dann, ja, und du fährst dann mit diesem Spirit nach Berlin, Leute. Also du fährst diesen, und du fährst auf Schalke nochmal, wo du wahrscheinlich dann auch kein gutes Erlebnis haben wirst. Du kommst wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Eintracht als 8. oder 9. nach Berlin fährt, ist ziemlich groß. Und dann, weiß ich nicht, ich kann nur für mich selber gerade sprechen, aber ich weiß nicht, ob da ich dann mit derselben Vorfreude nach Berlin fahre wie letztes Jahr. Ich glaube nicht. Das wird schwierig. Ja, frag doch mal an René, du hast doch schon wieder keinen Bock auf Berlin, oder? Wie sieht's aus? Ich habe seit gestern absolut keinen Bock auf Berlin. Ich habe mir die Tabelle gestern angeguckt und die ganzen Ergebnisse. Stuttgart hat gewonnen, die sind alle jetzt auf einen Punkt dran. Im schlimmsten Fall werden wir sogar noch 10. oder 11. dieses Jahr. Wenn wir mit der gleichen Einstellung in Berlin spielen, ganz ehrlich, dann brauchen wir nicht aufs Feld zu gehen, dann sollen die 90 Minuten da Helene Fischer laufen lassen, die hat mehr Arsch in der Hose, als wir am Samstag hatten. Das können wir lassen. Also dafür dem Verein hinterherreisen und einen Haufen Geld investieren, da habe ich null Bock zu. Sexismus-Debatte im Eintracht-Podcast. Basti hat hier mit dem Schlauch angefangen, ja? Duschschlauch, ich weiß ja nicht, was du mit deinem anderen Schlauch da knicken willst. Ich weiß ja nicht, was da zu knicken gibt, René. Und schon sind wir beim Dennis. Und schon sind wir beim Dennis gelandet. Was ist dort in Krakau passiert, Marvin? What happens in Krakau stays in Krakau. Right? Danke, Marvin. Genau. Ja, aber ganz ehrlich, also es macht halt momentan. Ich habe es gestern ja auch getwittert, wir hätten einfach nach dem 30. Spieltag die Saison für beendet erklären sollen und dann wäre alles gut gewesen, aber sich den Scheiß da jetzt angeben. Um jetzt auch nochmal, ich glaube, es wird auch den einen oder anderen Kopfschüttler geben, der sagt, ey, warum, es geht doch noch alles möglich. Nein, Leute, wir müssen uns trotzdem auch mal vor Augen halten, dass wir immer probiert haben, diese Achterbahnfahrt so zu nehmen, dass wir am Ende des Tages, wenn wir aufsteigen, positiv bleiben. Egal, wie sauer wir waren, das haben wir immer probiert. Also der Marvin von vorne weg, der gesagt hat, Leute, darum geht's nicht, es geht hier, wir haben Hashtag 7, wir haben wirklich probiert. Aber Leute, langsam müssen wir uns damit auseinandersetzen, weil zumindest die Champions League hat die Eintracht schon verzockt. Das ist was ich leicht abschütteln könnte, weil ich damit sowieso nicht gerechnet habe. Aber mittlerweile haben wir auch Platz 5 und 6 verzockt. Und das ist, also ich, und auf eine Art und Weise, und trotzdem, und das Ding ist, wir werden es nicht beweisen können, aber auch die Leute, die es anders behaupten, werden es nicht beweisen können. Bei mir wird immer das Gefühl bleiben, dass es zumindest theoretisch so ist, dass die Anteile an dieser Kovac-Nummer ziemlich groß sind, dass das so ist. Und dass dabei, selbst wenn es nicht stimmt, das Gefühl bleibt ja in mir. Bleibt in mir dieser Ärger, weil du, der Marvin hat es gesagt, der Marvin hat lange gebraucht, um emotional in die Saison zu kommen. Es war auch damals hart nach der Relegation, da war man echt auch irgendwie fertig und bla bla bla. Dann waren wir mittendrin und voller Euphorie, ey, überleg mal, der Prinz kam hier, ich bin ausgeflippt, dann der Eintracht spielt geil, dann diese 90 Minuten alle erfahrt hier, bla, du rechnest, die Bundesliga schlägt, das ist echt was drin. Ganz ehrlich, es tut mir echt weh, dass die Eintracht das immer wieder macht, dass die einen wirklich dann kurz vor Schluss wieder enttäuschen. Und das kann ich kann es auch nicht erklären. Mich macht es wirklich fertig und sorgt dafür, dass ich kriege Stress mit meiner Freundin und ein Kumpel von mir schreibt mir gestern Abend das Gleiche, der wirklich Stress zu Hause hatte, weil man dann wirklich wegen diesem Club nicht nur diese geilen Gänsehaut-Momente hat, wenn man aus Schalke auf dem Kanalfinale kommt, sondern auch ich bin immer noch scheiße gelaunt. Für mich ist das ganze Wochenende gelaufen, wenn ich das sehe, weil das alles auch, was ich verdrängt habe, vielleicht rauskommt jetzt. Es kommt auch alles wieder raus, diese Wut, dass man gegen Berlin verloren hat. Diese Wut, dass du gegen Hoffenheim dieses Tor noch da fängst. Und dann fängst du an nachzudenken. Dann denkst du, wie dumm die das in Mainz auswärts verkackt haben, wo die 1-0 führen. Wie dumm die in Hoffenheim noch den Ausgleich kassiert haben. Wie dumm die in Dortmund noch dieses 3-2 kassieren. Radetzky wirft sich den Ball ins Tor. 1000 Sachen kann man aufzählen. Es ist trotzdem, mit mir brauchst du keinen erzählen. Natürlich, wenn euch vor der Saison einer gesagt hätte, ihr werdet auch dann kommen, das Halbfinale. Natürlich, Mann! Darum geht's doch gar nicht. Es geht um die Art und Weise. Ich wollte gerade sagen, es geht nicht um das Ergebnis. Und wenn eine Bratwurstmannschaft wie Hertha, Stuttgart oder Gladbach, sorry, wenn die noch realistische Chancen haben, kurz vor Schluss in die Europa League einzuziehen, dann sagt das alles, alles, alles über die Bundesliga aus. Ja. Und wenn du das nicht als Eintracht Frankfurt, die eigentlich ein positives Momentum hatten, die Eintracht war eine der positivsten Erscheinungen dieser Saison. Ja, Hashtag war. Das war über Ostern, hat die Eintracht ab dem 1. April hat die Eintracht angefangen, das alles einzureißen innerhalb kürzester Zeit. Und nicht über, wir konnten uns nicht schon im Winter damit anfreunden, dass es langsam losgeht. Nein, die Eintracht war auf dem besten Weg in die Champions League. Und da kamen die Verletzungen dazu, da hast du das Gefühl, das haben wir. Wisst ihr noch, als wir gedacht haben, fuck, Mascarell ist wieder weg. Pam, kommt der Gussmann rein, ja, ja. Ersetzt ihn. Wir gedacht haben, geil, erster Rückschlag weg. Abraham kam dann wieder zurück. Die haben doch keinen Innenverteidiger. Alles gut gegangen. Ja, dann Rebic verletzt. Dann treten die so komisch da in Augsburg auf. Denkst du dann, dann fangen auf einmal diese Gerüchte an. Ja, irgendwelche Leute, ja, Niko Kovac geht nach München, bla bla, ist jetzt sicher. Seitdem gewinnt die Eintracht kein Spiel mehr. Wir haben die Diskussionen, und die führen ja nicht nur wir hier, falls man uns dann den Vorwurf machen will. Nein, die ganz ehrlich, der Marvin hat es gesagt, wenn du in dieser Mannschaft bist, was denkst du, was der Berater macht, wenn der das erfährt? Der ruft dich an, sagt hier, Digga, wie sieht's denn bei dir aus, Wolf? Du warst ja schon mit dem Trainer eng verbunden, bla bla. Willst du jetzt deinen aktuellen Hype, den du hast, willst du den vielleicht amortisieren und willst irgendwo einen geilen Vertrag unterschreiben? Hm. Willst du das machen, weil wer weiß, ob das nochmal wiederkommt? Genau so ist ja, es, dann ja. Fängt der auch an zu überlegen. Dann kommt der nächste, Mascarell, es wäre eine Ehre für mich, hier Bayern zu spielen, bla bla bla. Dann fängt Allaire an nachzudenken, ja, was überhaupt mit ihm los ist, kriegt jetzt keine Rückendeckung mehr, weil ihm Herr Gotha vorgezogen wird. Ja, vielen Dank, Herr Kovac, dass er uns auch noch den wirklich jetzt hier komplett verunsichert zurücklässt. Dann, ich weiß nicht, was mit Stendera, können wir auch später vielleicht nochmal drüber gesondert sprechen, aber diese ganze Mannschaft, es braucht mir wirklich keiner erzählen, dass die das nicht beschäftigt, weil wenn man mal ehrlich ist, wenn ich es wüsste, in 3 Wochen geht mein Chef auf der Arbeit, dann weiß ich nicht mehr, ob ich jedes Fleißkärtchen ausfüllen würde. Vielleicht würde ich mich sogar krank schreiben lassen und denken, ja gut, dann komme ich in 3 Wochen wieder, gucken, was so abgeht. Muss man vielleicht auch der Mannschaft vorwerfen, weil der Trainer hin oder her, die stehen trotzdem noch auf dem Platz. Also ja. Die haben es trotzdem, die ja, können klar. Auch die Schuld nicht komplett, weil diese Mannschaft, wie der Marvin es gesagt hat, die könnten hier trotzdem zu Helden werden, egal wo die nächstes Jahr spielen, dann verteilen die sich wieder alle irgendwie. Aber das muss ich halt kompensieren. Das muss ich halt dementsprechend als Trainer, als Teil des offiziellen Teams, muss ich das genauso auch verkaufen. Das ist genauso, wie du sagst, die Spieler werden nicht mehr komplett an das Maximum ihrer Schaffensmöglichkeiten glauben. Gerade in der Liga nicht. Im Pokal mag das nochmal eine andere Situation sein, weil dann hast du ja ein konkretes Ziel. Ja. Wie flüssig ist das Ziel, Siebter dann in die Euroleague zu kommen? Das musst du den Leuten vermitteln, weil das klingt, du hast danach nichts konkret in der Hand. Bei einem Pokal ist es nochmal ein genaues Ziel, das dir Wochen vorher gezeigt wird. Das wird visualisiert. Der 7. Platz ist etwas total Flüchtiges. Wie kannst du da rangehen? Das kannst du nur. Und lustigerweise hat es die Eintracht schon mal gemacht. Lustigerweise hat es gerade Kovac schon mal gemacht, der diese Sachen gezeigt hat, aus Bordeaux und so weiter und so fort. Die haben genau mit diesen Dingern schon mal gearbeitet. Genau so musst du aber wieder arbeiten. Du musst mit einer Videovisualisierung arbeiten, wo du merkst, ja, das klingt abstrakt, der 7. Platz. 7, ja, #7. Aber es ist mehr. Es ist das Gefühl, von dem Geld, was ihr bekommt, etwas an die Fans zurückzugeben. Das ist der einzige Legitimationspunkt, in dem ihr überhaupt bestehen könnt. Denn ihr bekommt euer Geld nur, weil die Fans im Endeffekt hierher gehen. Hätten die Fans keinen Bock, würdet ihr kein Geld bekommen. So musst du das visualisieren. Und da rege ich mich auf, dass es offensichtlich nicht getan wird. Weil ganz ehrlich, guck dir doch an, wie es bei Wolfsburg läuft. Die werden noch absteigen, weil die anscheinend überhaupt gar nicht dieses Gefühl haben. Aber wir müssen das versuchen, das zu transportieren. Und da sind die Offiziellen einfach gefragt. Und ich habe das Gefühl, dass es momentan nicht in dieser Form ist, oder wie ich es mir einfach wünschen würde. Und das ärgert mich. Aber auch und das zu sehr mit sich selbst beschäftigt, Marvin. Ja, das habe ich logo. Das Gefühl. Es ist jeder will sich jetzt positionieren, jeder will, okay. Klar, ich verstehe das, dass die jetzt langsam Druck haben, dass sie einen neuen Trainer suchen müssen, etc. Und auch Kovac da sich schon noch orientiert, finde ich nicht okay. Ist aber einfach menschlich. Ich finde es einfach nur beschissen, weil du hast völlig recht, Marvin. Dieser Spirit, den du eigentlich dann sagen musst, ja, wir machen jetzt erstmal das alles und danach kümmern wir uns in dem Ganzen an den Quatsch, kann mir keiner erzählen, dass das so läuft, sondern genau das geht im Moment voll in die Hose und keiner kümmert sich drum, diese Emotionen auf diesen Punkt auszurichten. Keiner hat auch eventuell die Muße, die Zeit, nimmt sich die Zeit, die Leute auch richtig den Spirit zu richtig in die Leute, in die Köpfe reinzuhauen. Auch sinnbildlich für mich nochmal eine Sache noch vom Wochenende jetzt von gestern zu sagen, Gasinovic ist für mich ein Sinnbild für diese ganze Thematik die letzten 6 Wochen. Der hat im Endeffekt, ich sag mal, vielleicht 2, 3 gute Situationen im Spiel gehabt. Den Rest der Zeit hat er sich im Spielfeld untergeordnet. Ich will nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Das passt doch genau auch zur Eintracht momentan. Die hat ja auch in den letzten Spielen, in den letzten 5, 6 Spielen, die haben gute Momente. Die machen ja auch immer noch Tore und so weiter. Wir können ja jetzt sagen, wir sind jetzt seit keine Ahnung wie vielen Spielen torlos. Aber es fehlt einfach dieser Moment, dass du sagst, jetzt ist er rausgebrochen, jetzt zeigt er wieder volle Leistung, jetzt ist er wieder voll dabei. Und da finde ich, ist Gasinovic genauso wie der Rest der Mannschaft, die kommen einfach nicht auf 100% momentan. Und das ist, denke ich schon, hat damit was zu tun, deshalb habe ich es gerade eingeworfen bei dir, Marvin, genau mit dem, dass keiner sich konkret drum kümmert. Die Verantwortlichen haben was anderes zu tun, Kovac ist sowieso weg, interessiert es eh nicht mehr, dementsprechend brauchen wir da, ich weiß nicht, wie man die Mannschaft da erreichen kann, aber irgendwie muss ein Weg gefunden werden, dort jetzt zu intervenieren. Das ist ja aber das, aber der Dennis hat es ja gesagt, das hat auch wahrscheinlich, irgendwie ist komisch, das hat auch keiner die Zeit. Die Spieler müssen gucken, dass sie ihre Verunsicherung loswerden, manche sind verletzt. Bobic und Hübner müssen einen neuen Trainer suchen. Niko Kovac muss gucken, dass er irgendwie seine eigene Haut rettet. Ja, und am Ende des Tages brennt hier die Sache ab und keiner löscht es. Genau, und das ist das, was. Und deswegen, aber der Marvin hat es gesagt, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich stand heute Morgen um 8:30 dort. Ey, da waren schon tausende Leute dort, im strömenden Regen mit Regenschirm, um sich für 90 Euro so eine scheiß Karte zu kaufen, wo wir wahrscheinlich 6-0 auf den Sack kriegen. Da werden trotzdem, und die ganzen Leute, die geben alle insgesamt 400-500 Euro für den Kram aus. Dann musst du hinfahren, dann kriegst du ein Hotel, bla bla. Ich habe echt das Gefühl, dass manche Spieler, Trainer, auch Verantwortliche, die Bundesliga allgemein, die achten das, glaube ich, auch als selbstverständlich, dieses, ja, da müssen die Fans müssen jetzt ja zusammenstehen, bla bla. Aber keine Kritik, bitte nicht, sobald nur ein Ansatz der Kritik ist, alles blöd, bla bla bla bla. Nee, also Leute, ich weiß nicht, und wenn man mit vielen Leuten redet, ich weiß nicht, und auch viele Leute, denen man wirklich nicht unterstellen würde, Jubelfans zu sein. Also es gibt ja welche, die sind dann, und ich bin wahrscheinlich der schlimmste Fan, den man haben kann, weil ich auch immer schnell sauer werde und dann bin ich nächste Woche doch wieder da. Und aber hab da auch irgendwie keine Ruhe, muss man als Fan auch nicht haben, muss ja man nur als verantwortlich haben. Ich verstehe auch, dass die diesen Aktionismus, den ich manchmal emotional habe, nicht haben. Aber ich habe das Gefühl, wenn diese Saison jetzt richtig knallbaden geht, weiß ich nicht, ob jeder noch zu 8000% motiviert den nächsten Sommer geht, weil der Marvin und ich hatten diese, ich glaube sogar hier in der Sendung diese Diskussion schon mal vor 2 Jahren, als die Schafnummer da war und wir uns geärgert haben, dass man diese Spiele so leicht herschenkt, wo nämlich eine ähnliche Situation war. Ja. Wo die Eintracht auch irgendwie gut oben dabei war und dann verlieren die 4-1 in Köln, 4-1 in Freiburg lassen. Ich glaube, da gab es schon so die eine oder andere Stimme, auch von Fans, die man schon seit Jahren im Stadion sieht, die einfach müde waren, die gesagt haben, ich weiß nicht, woher ich die Motivation wieder herholen soll. Und Kovac und selbst Bobic haben das ja wieder angezündet. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht jetzt uns alle getäuscht hat. Vielleicht ist die Eintracht einfach dieser Feind, der so trottelig ist und das immer wieder machen wird. Ich weiß nicht, ob dieser, ich nenne ihn jetzt mal Drogenrausch Kovac, ob wir am Ende trotzdem nicht, ob der Hangover nicht noch größer ist als vorher, weil plötzlich Erwartungen geweckt wurden, die nicht zu erfüllen sind am Ende des Tages, weil sie es einfach trotzdem nicht hinkriegen, weil sie trotzdem, sorry, Versager sind dann in dem Moment. Und ich weiß nicht, ob das dafür sorgt, dass der Kater im Sommer noch größer ist. Ich meine, das bei mir zu entdecken, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin mittlerweile froh. Ich bin sehr, sehr froh, wenn diese Saison vorbei ist und im Sommer einfach chillen. Ich habe es bei 93 gesagt, einfach so eine WM schauen. Das ist wie enttäuscht aus einer Beziehung kommen und einfach rumficken. Und einfach, ich weiß nicht, ob ich dann im August wieder voll motiviert bin und denke, wow, geil, wer kommt jetzt, wer kommt hier? Ja. Weil ich jetzt daran schon merke zu denken, ich drehe jetzt anders als letztes Jahr, da hätte ich keine Ahnung, ich hätte 1.000 Euro bezahlt, um dabei zu sein. Dieses Jahr rechne ich schon, ich hole mir dann doch kein Hotel, dann penne ich lieber beim Freund auf der Couch, dann nehme ich lieber die 60-Euro-Karte vielleicht. Ja. Dann gehe ich vielleicht dann nicht Freitag, Samstag. Also so dieses, ich fange schon an zu denken, okay, emotional ist mir das nicht mehr wert, dass ich das finanziell ausblende, so wie letztes Jahr. Und dann denke ich mir, oh, die Dauerkarte kommt dann, die muss ich auch wieder kaufen. Da müssen wir übrigens fürs Versagen, die Fans müssen sogar draufzahlen, das steht in der Dauerkartenpost hier drin. Ja, wenn die Eintracht nicht über Euroleague-Qualifikationsrunde 2 hinauskommt, kostet die Dauerkarte so und so viel mehr. Ich würde ja, vielen Dank auch, Leute. Was? Ja, tatsächlich. Ja, aber das ist doch alles nicht mehr wahr. Ja, Leute. Und dann denke ich mir, na ja, cool. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es, klar gibt es viele junge Leute, ich werde wahrscheinlich dann auch wieder angezündet werden, aber ich habe das Gefühl, ich will im Sommer erstmal, ich werde nicht mehr immer lesen, wer so im Gespräch ist. Ich gucke mir jetzt an, wer Trainer wird. Ich will einfach mal in Ruhe. Ich habe es auch getwittert gestern, die Eintracht soll mich auch einfach mal in Ruhe lassen. Es ist so, ich würde darauf ganz gern Bezug nehmen, denn genau diese Situation erkenne ich bei mir auch. Ich habe gerade gestern gedacht, okay, also wenn das jetzt hier alles baden geht, habe ich schon das Gefühl, dass es sehr viel braucht, um mich wieder dementsprechend zu emotionalisieren. Das ist halt einfach so, weil du lässt dich halt dann anstecken und wie gesagt, wir sind jetzt nicht so alles Auswärtsfahrer. Überleg dir mal, wie das mit denen ist und so weiter und so fort. Ne? Und das ist bei uns dann schon so, dass du dann, Alter, du musst, irgendein Gain muss jetzt mal kommen, weil die Sache ist einfach, du gehst immer 2 Schritte nach vorne, in der letzten Zeit bist du 2 Schritte nach vorne gegangen in dieser Bundesliga-Saison und wenn du jetzt aber alles wieder versaust, gehst du gerade 3 Schritte wieder zurück. Ja. Das ist halt, es geht halt einfach nicht, wir brauchen einen Progress, um zu sehen, es läuft besser. Wir können uns mit einem 8. Platz, 9. Platz und einer Finalniederlage nichts kaufen. Es ist halt einfach so. Dann kannst du auch 10., 12. werden. Da brauche ich aber auch nicht dieses Wechselbad der Gefühle, sondern da kann ich halt ein Spiel gewinnen, ein Spiel verlieren, ein Spiel gewinnen, ein Spiel verlieren. Dann kann ich das aber auch in 34 Spieltagen so haben und bin immer auf Platz 8 bis 12. Ja, okay, dann ist es halt so. Dann juckt es mich aber auch nicht mehr so. Und dann brauche ich nicht das. Und dann brauche ich aber auch nicht dieses Hoch und Runter und so weiter und so fort. Es ist ehrlich gesagt ja wie so ein Bad Trip so ein bisschen, aber die Eintracht muss jetzt auch einfach dafür sorgen und das, ich glaube ehrlich gesagt, sie steht in der Pflicht und sie steht mittlerweile so in der Pflicht, das ist mein persönliches Gefühl und darüber würde ich sagen, leiten wir klar, ob ich zum nächsten Thema über. Was denkt ihr denn? Kann man sich das vorstellen, dass die Eintracht hier jetzt, Popic hat es heute wirklich nochmal in drastischer Art und Weise gesagt, das hätte ich gar nicht von ihm erwartet. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Eintracht den Trainer jetzt kurz vor knapp noch wechselt? Wie gesagt, Popic hat selbst gemeint, ihm fehlen die Worte. Könnt ihr euch das vorstellen oder haltet ihr es für unrealistisch? Es ist schwierig. Ich war ja die ganze Zeit eigentlich immer dagegen oder wir waren ja eigentlich immer alle dagegen, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir mit der Einstellung und mit der Konstellation, die wir jetzt haben, auch nur einen einzigen Punkt mehr in dieser Liga holen werden. Und wenn du gegen den HSV und gegen Schalke noch irgendwas an Punkten mitnehmen willst, dann musst du da jetzt irgendwie doch tatsächlich mit einem Ruck durch die Mannschaft gehen. Und ich glaube, die einzigen Hebel, den du da jetzt noch hast, wenn du wirklich diese Situation hast, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht, die Mannschaft da nicht mehr so richtig unterwegs ist. Ja, was hast du denn noch für Möglichkeiten? Du hast ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, da jetzt irgendwie kurzfristig irgendwie reinzugrätschen. Also ich kann die Verantwortlichen schon verstehen, weil es gibt trotzdem, jetzt wenn wir mal unsere Emotionen ausblenden, gibt es rationale Erklärungen. Du kannst sagen, okay, gegen die Hertha war es unglücklich, da müssen wir eigentlich führen und dann kriegen wir einen Elfmeter, der keiner war, bla bla bla. Da kannst du natürlich in Leverkusen und in München verlieren, wenn du das knallhart analysierst, kann man auch. Die Art und Weise blenden die vielleicht aus und sagen, okay, jetzt kommen Rebic und der Prinz kommen jetzt zurück. Und dann haben wir den HSV weg und das wollen wir Kovac noch geben, die Chance. Ich halte es allerdings für sehr riskant, weil was ist denn, wenn wirklich die Vermutung, die wir haben und das Gefühl, Bauchgefühl, was wir haben und ich glaube, fast jeder Fan hat, dass das eben so ist, wie der René eben gesagt hat. Was ist denn, wenn Kovac das gegen Hamburg versaut? Also was ist denn dann? Ja, dann hast du eine eskalative Situation, hast aber gar keine Handlungsmöglichkeit mehr. Was soll der neue Trainer auf Schalke gewinnen oder was? Also das ist, wenn du einen neuen Trainer holst, musst du ihn jetzt vor dem Heimspiel holen. Ja. Dann merkst du nochmal eine Reaktion von den Heimfans. Ja, dann musst du das eigentlich aber auch schon morgen machen, dass er die volle Saison, die volle Woche noch irgendwie hat. Und dann ist die Frage, ob das nicht unprofessionell ist. Weil Leute, ganz kurz, wer würde denn da in Frage kommen, der wirklich diese Problemköpfe auch, ich meine nur, die Problemköpfe auch so führen kann, dass sie auch auf ihn hören, sofort. Und auch sofort dieses Standing als Trainer hat. Und auch die Mannschaft kennenlernen, der kann die Mannschaft ja auch nicht mehr kennenlernen in der Woche. Genau, ich glaube, das ist jetzt die Trainersituation jetzt. Wir müssen es durchbeißen, bis auch meinetwegen, gut, vielleicht vom Bayern-Spiel, dann hinten DFB-Pokal. Ich denke auch, dass gegen Schalke, das davor wird wahrscheinlich auch nichts mehr bringen. Du kannst meinetwegen da hinten noch was machen, wo es da kannst du es scheißegal, wer da auf dem Trainerplatz steht, so ungefähr, wirst du wahrscheinlich eh nichts holen. Vorher, denke ich, ist Kovac der Einzige, der zumindest die Leute auch weiß, irgendwo, wenn ich hoffe ja, dass er nochmal irgendwie die Eier hat und die Leute auch in die richtige Einstellung bringen kann. Gerade jemanden auch wie ein Boateng, gerade auch nochmal ein Wolf, der eventuell da nochmal 110% bringt, etc. Das ist, denke ich, die einzige Situation, wo ich sage, das traue ich ihm Kovac zu. Die anderen Trainerkandidaten, die halt auch zur Auswahl stehen würden, sind für mich momentan welche, die alle auch erst im Sommer dann eventuell zur Verfügung stehen würden. Das heißt, das wäre jetzt ein Trainer für zwei Spiele, dann müsstest du schon wieder wechseln. Das wäre also wirklich nur einer für, ich versuche jetzt noch was zu reisen. Glaube ich nicht. Ich glaube, der Einzige, der da in Frage kommen würde, ist tatsächlich, wenn man wirklich vorhat, Slaven Bilic zu holen, kannst du den auch jetzt schon holen. Die Frage ist aber das auch stimmt. Nur, ob es für ihn gut ist. Also ob es für ihn gut ist, in diese Gemengelage reinzukommen. Ich glaube, für ihn wäre es auch besser, wenn er im Sommer das in Ruhe macht. Weil der ja trotzdem auch die Gefahr trägt, dann in eine Situation zu geraten, die er gar nicht zu verantworten hat und völlig eine Mannschaft irgendwie dienstags kennenlernt und soll die dann für Samstag einstellen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Bobic Kovac öffentlich anzählt, ehrlich gesagt. Dass er vielleicht ihn so ein bisschen provoziert. Dass er sagt, ey Digga, dann zeig mal bitte, warum Bayern München dich verpflichtet hat. Ich will das jetzt bitte sehen. Ich will bitte sehen, dass du, weil ganz ehrlich, wenn Kovac mit dieser Situation hier, gerade in Frankfurt, mit dem Umfeld, was sauer auf ihn ist, nicht umgehen kann. Ja Digga, du weißt schon, wo du hingehst oder was? Du weißt schon, wo du hingehst. Die werden dich mit der Gabel jagen, wenn du mal 2-2 zu Hause gegen AS Rom spielst oder so ein Scheiß. Also Leute. Der goldenen Gabel. Ja, also sorry. Ja, da werden, ja. Also wurden jetzt einige Punkte genannt, die jetzt noch eigentlich beantwortet werden müssen. Zum einen, ehrlich gesagt, ist das jetzt erstmal nicht die drängende Frage, wer es jetzt werden könnte. Weil, ehrlich gesagt, müssen wir uns hier auch dem vermeintlichen Vorwurf auch mal verwehren, hier Wettbewerbsverzerrung zu betreiben, weil der HSV kommt jetzt. Die waren schon tausendmal gefühlt abgestiegen. Und ehrlich gesagt, momentan, mit der momentanen Leistung, servieren wir denen auf dem Silbertablett die 3 Punkte. Und ehrlich gesagt, habe ich da auch keinen Bock mehr dazu. Also, was ist denn hier los? Warum müssen wir wieder derjenige sein, der irgendwie andere Mannschaften irgendwie nach oben hebt? Guck, wir haben in der letzten Woche schon Hertha, die es wieder nicht geschafft haben, irgendwie konstant zu beweisen. Die haben schon 3 Punkte bekommen. Andere Mannschaften haben schon 3 Punkte bekommen. Und jetzt der HSV. Also ehrlich gesagt müssen wir da auch echt mal aufpassen, dass das jetzt hier irgendwie auch uncool ist. Es gibt ja auch andere Mannschaften, die Köln haben von uns jede Punkte nicht so leicht zugeschustert bekommen. Ja? Also weiß nicht, es ärgert mich auch ehrlich. Da muss der Eintracht auch mal die Eier in der Hose haben, muss man sagen, okay, so geht's halt nicht. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass es unter Kovac der Fall ist. Und nochmal zu der Frage mit dem Trainer. Ich glaube, ein Trainer, den du für die neue Saison verpflichten willst, jetzt schon einzustellen, ist wirklich ein K.O.-Ring. Das hat noch nie, es hat nie funktioniert. Guck dir das an, es gibt andere Beispiele. Also vielleicht könnt ihr schlauen Internetsmenschen hier bei Twitter mir jetzt gleich einen nennen. Aber in 90% der Fälle hat es nicht funktioniert. Ja, vor allen Dingen musst du überlegen, wenn du jetzt wirklich genau den Trainer da jetzt in den Ring wirfst, mit dem du dann eigentlich ab nächstem Jahr auch irgendwie den Umbruch da machen willst, mit was für einem Image geht der denn da raus? Weil der kann ja den zwei Spielen da nichts mehr. Genau. Das bringt deswegen nichts. Ja, deswegen. Aber du demontierst dir doch von vornherein. Also, ja, aber es gibt halt immer noch die Option, das ist jetzt schon mehrfach genannt worden, ich finde, das ist durchaus eine tragbare Alternative, über die man zumindest nachdenken kann, wäre natürlich Pizzaioli. Wenn ich sage, okay, der macht ja momentan jetzt nicht ganz so viel, ja, dann könnte ich den noch mal da reinwerfen für die letzten 2 Spiele, wenn ich von ihm überzeugt bin. Dann kann ich mir das schon mal überlegen. Ne? Also, aber Marc, ganz kurz ja? noch dazu, wenn du das Pizzaioli nimmst, hast du, glaube ich, das Problem, dass eventuell die Spieler auch Angst haben, dass er saisonübergreifend da bleiben könnte. Es ist ja so ein Problem. Das sind ja natürlich die Berater etc. Es sind ja auch einige, die angeblich ja das. Ich höre Dennis gar nicht. Hallo? Ja. Ja, hört ihr mich? Hört mich? Hallo? So ganz hochstückhaft. Schlecht. Okay, mal. Also das Problem könnte sein, dass dann Spieler, der hat ja angeblich nicht den besten Ruf im Team. Ich glaube, du musst Dennis nochmal anrufen. Dennis, leg du doch nochmal auf und ruf nochmal neu an und in der Zwischenzeit kann Basti dazu was sagen. Ja, ich weiß nicht. Der Marvin, daran habe ich auch schon gedacht. Ich weiß aber nicht, da die Situation, die Lösung würde ich eigentlich gut finden. Aber dafür ist mir der Typ Pizzaioli nicht, ja, der ist mir nicht emotional genug. Also ich glaube, der Pizzaioli ist sehr strategischer Mensch. Der ist jetzt aber nicht derjenige, der sich vor eine Mannschaft stellt und die anzündet. Also da können, glaube ich, wirklich, wie manche das schon gefordert haben, da können wir lieber die Kabinenansprache machen. Ich weiß nicht, ob das derjenige ist, der dich über 3 Spiele jetzt irgendwie powert, sondern ich glaube, er ist in seiner Position, dass er strategisch und taktisch und so arbeitet. Ist ja sehr, sehr gut. Ich finde ihn als Person nicht überzeugend genug. Und den fehlt, du kannst ja jetzt auch, die Situation ist ja auch bei uns jetzt so, andere stellen dann den Co-Trainer ein. Also wir können ja nicht Robert Kovac da einstellen. Das geht nicht. Das kannst du, das ist ja eine besondere Situation. Und Reutershahn hat dir gesagt, er weiß auch nicht genau, ob er bleibt. Es gibt da jetzt auch noch keine Stimmen aus der Mannschaft, die sich gegen Kovac aussprechen. Also, ja, egal wie sehr ich es hasse, ich sehe trotzdem keine andere Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist Kovac in die Pflicht zu nehmen, jetzt auch öffentlich. Auch vom Vereinsseite aus, zu sagen, okay, dann zeig's bitte auch, dass auch in der Öffentlichkeit bitte ein bisschen dieser Gedankengang aufgemacht wird, ja okay, was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ? Also was ist das für ein Typ, der zu München geht? Kann der mit dieser schwierigen Situation umgehen, obwohl er jetzt eine lame duck ist, kann er noch die letzte Power rauskitzeln oder kann er das eben nicht? Oder ist er ein Arschloch, der weiß, dass er jetzt geht, dann ist ihm es eh egal. Also wisst ihr, was ich meine? Ja, dieses Image, was Kovac sich aufgebaut hat, kann er das bringen? Diese Diskussion würde ich jetzt auf Vereinsseite ehrlich gesagt aufmachen, um vor diesem HSV-Spiel, ich habe keinen Bock, dass das so hinplätschert, dieses, ja und dann spielen wir 1-1 gegen HSV und dann bla bla, dann wird die Eintracht Achter und dann sagen aber alle, ja, aber jetzt haben wir ja noch, ganz ehrlich, dieses Pokalfinale hat letzte Saison vielleicht noch dafür gesorgt, dass wir diese Rückrunde ignorieren konnten, jetzt nicht mehr, weil jetzt hat die Eintracht echt viel verzockt und da muss was kommen, was irgendwie zumindest uns dran glauben lässt, dass Kovac wirklich wirklich zu 100% dahinter steht. Und das sehe ich nicht. Ich sehe es noch nicht an seinen Aussagen. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht an der Körpersprache der Spieler. Ich sehe es nicht an seiner Aufstellung. Aber die Sache ist ja die, wir haben ja jetzt auch keine, wir können es ja auch nicht ausprobieren. Du kannst ja nicht sagen, wir probieren es gegen HSV nochmal aus und wechseln dann, weil dann geht es erst recht nicht. Dann kannst du es voll vergessen, das bringt. Nein, du musst, wie du es gesagt hast, wenn, dann musst du es eigentlich heute schon machen oder morgen, ja, dass der neue Trainer wenigstens eine ganze Trainingswoche hat. Aber ich glaube, das wäre leider dumm, weil du dem neuen Trainer A eine Situation bringst, in der er auch nicht sein will, so eine Woche vorher, weil du kennst ja die Spieler auch nicht. Und ich glaube, Kovac, egal, ob er jetzt keinen Bock mehr hat, ist, glaube ich, ein 70-prozentiger Kovac ist wahrscheinlich trotzdem noch besser, weil er zumindest trotzdem weiß, wie er den Prinz anpacken muss und Wolf und Rebic, und der kann die, glaube ich, wenn einer es kann, dann kann er die nochmal scharf machen. Das ist eine blöde Situation. Das ist wie wenn du ein Atomkraftwerk hast und du bist auf diesen geisteskranken Wissenschaftler angewiesen. Aber es ist besser, als wenn das Ganze komplett auseinanderfliegt. Also da musst du gucken, dass er dir das irgendwie noch am Laufen hält, und dann kannst du das kurz abschalten und dann wieder neu anmachen. Aber ich sehe die Lösung Kovac raus, verstehe ich emotional komplett. Die Gedanken habe ich auch ständig, weil ich ihn auch als Fan, also ich selber persönlich, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann das alles, was ich vorher positiv fand, das ist natürlich auch menschlich, glaube ich. Seine Körpersprache, wie er da rumsteht mit seinen Klamotten. Ich fange dann auch an, darauf zu achten, was er anhat, und diesen Sylt-Pullover und so. Nee, das mich cool. Nervt er mittlerweile krass. Ja. Das ist natürlich auch irrational von mir, aber mittlerweile muss ich sagen, mich fuckt er ab. Aber das werde ich verkraften, wenn ich weiß, dass er das Beste jetzt ist für die letzten Spiele. Und ist er wahrscheinlich leider auch. Ja. Dennis, bist du wieder da? Möchtest du auch noch was sagen? Ja, ich bin noch da und bin wieder da. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt auch wieder jetzt richtig. Okay. Nein, ich denke, es ist alles gesagt. Ich konnte relativ früh dann auch den Ausführungen von Basti noch lauschen. Also ich denke auch, dass er auch aus der emotionalen Sicht her da nicht jetzt der richtige Mann für die letzten Spiele ist. Auch ich weiß nicht, ob es nicht auch bedenklich wäre, da so ein Zeichen zu setzen, jetzt kurz vor Ende nochmal. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Sollte so passen. Sollte so passen, dass man es jetzt erstmal leider, Gottes, auch wenn ich es emotional auch, ich könnte auch kotzen, dass wir leider in so einer blöden Abhängigkeitssituation jetzt sind. Aber ich denke, da muss jetzt rational auch teilweise nachgedacht werden. Und da ist, denke ich, Kovac noch der richtige Mann. Ja, Dennis hat halt auch ehrlich gesagt recht. Du hast ja vorhin schon mit reingebracht, dass es auch unprofessionell wäre. Das wäre auf jeden Fall unprofessionell. Das wäre nicht der Weg. Und jetzt will ich auch mal noch die andere Seite mit reinbringen. Ganz ehrlich, das wird die Eintracht nicht machen. Auch aus anderen Gründen. Denn wir haben es ja eben schon gesagt, aber Europa League zählt für die in der Bewertung nicht so wirklich viel. Also eine Champions League wäre, glaube ich, für viele noch ein bisschen attraktiver gewesen, auch wenn sie das jetzt so sagen, aber ich glaube, Bobic wird jetzt nicht alles dafür geben, dass wir in die Europa League kommen. Also das glaube ich, also das ist so das Gefühl, was mir vermittelt wurde. Ich kann dem mich nur schwer erwehren. Ja, gut, ich meine, das ist dann auch vielleicht so ein bisschen abhängig von den Diskussionen im Hintergrund, die wir jetzt nicht mitkriegen, mit welchen Spielern du eventuell schon fürs nächste oder wie auch immer gesprochen hast und was die für eine Erwartungshaltung haben. Also da ist die Frage international ja oder nein ja dann vielleicht auch nochmal eine ganz andere. Theoretisch schon. Praktisch bin ich momentan so skeptisch, dass ich kann mir ehrlich gesagt gedanklich noch nicht irgendwie auf die nächste Saison konzentrieren, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir momentan alles dafür tun müssen, dass dieses wackelige Gerüst nicht komplett auseinanderbricht. Ja. Da will ich jetzt noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Die Sonja Riegel, bei Twitter heißt ja auch Sonja Riegel, also vielleicht zu finden, die war zum Beispiel heute bei der U19. Das ist das letzte Heimspiel der U19 gewesen, immens wichtiges Heimspiel. Da hat die U19 mit viel Glück, aber anscheinend auch mit einer gehörigen Position rabiatem Aktionismus 3-2 gewonnen, obwohl zwei Spieler zwischenzeitlich rausgestellt wurden. Ja. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Ding. Aber auch hier zeigt sich, das ist halt alles sehr, sehr engmaschig genäht und es wird auch ganz schön schwierig, überhaupt die nächsten Jahre bestehen zu können. Jetzt sind die, haben noch ein Spiel, 11. von 14, also sind ganz knapp über dem Strich. Auch das ist keine wunderbare Entwicklung. Darüber müssen wir auch mal theoretisch perspektivisch mal sprechen, dass wir hier über ein Nachwuchsleistungszentrum, über einzelne Spieler sprechen und wir schaffen es Jahr für Jahr, uns vielleicht gerade so irgendwie in der Klasse zu halten, in der A-Jugend-Bundesliga. Das ist auch scheiße. Ja? Und es gefällt mir nicht, dass wir jetzt am letzten Spieltag, es gibt noch ein Auswärtsspiel, da muss die Eintracht auch wieder versuchen, irgendwie 3 Punkte zu holen, dass wir uns immer wieder in so eine bedrängliche Situation bringen. Also wie gesagt, da spielen wir dann gegen Heidenheim. Die sind schon relativ safe, die können nicht mehr absteigen. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil für die Eintracht. Ist trotzdem alles scheiße. Übrigens nochmal für die Sonja, die und mir da immer Bescheid gesagt hat, wie es jetzt aussteht, wie es steht. Zwischenzeitlich stand es ja 0-2 gegen die Eintracht, hat er noch 3 Tore gemacht. Aber es zeigt sich, es ist alles nicht immer so rosig, wie wir immer so tun, beziehungsweise wie sich das so immer darstellt. Und deswegen, allein deswegen wäre es halt auch schön, positive Momente zu haben und nicht nur zu sagen, ja, wir sind, die Saison war ja gut, wir sind Achter geworden. Ja, speaking von nicht ganz so rosig, HSV. Mhm. Ja. Nächster Gegner, Samstag, zu Hause. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, logisch. Also ich habe jetzt eben schon gesagt, dass ich fest davon ausgehe, dass wenn sich jetzt in der Ansprache nichts mehr ändert, der nächsten Tage, wenn der Ton nicht ruppiger wird, genau das, was der Basti schon irgendwie gesagt hat, finde ich sogar in Ausnahmefällen wirklich mal eine Alternative, dass wir hier sang- und klanglos untergehen. Es muss endlich mal dieser Spirit her, dass wir uns nicht immer alles gefallen lassen. Gefühlt lassen wir uns schon wieder, wir lassen das Schicksal über uns ergeben. Nein, was ist denn los? Ich verstehe das gar nicht. Was ist denn eigentlich los mit den Leuten, die in der Führungsposition sind, die Geld dafür einstreichen, dass lauter Larrys immer 50.000, 60.000 Leute ins Stadion pilgern, 55, 54, je nachdem, was weiß ich, aber oftmals halt, ja, weißt du, die fahren dahin, bezahlen ihr Geld. Ja, was ist denn los? Da muss ich doch mal eine Gegenleistung sehen. Und ich kann doch ehrlich gesagt mich vor der Bundesliga nicht irgendwie dahinstellen und sagen, ja gut, der HSV, ja, für uns war das jetzt nicht mehr so wichtig, jetzt haben sie uns 300 aus dem Stadion gekickelt. Nein, was ist denn los? Wir müssen endlich mal derjenige sein, der sagt, nee, gegen uns halt mal nicht. Gegen uns holt ihr mal nicht die Punkte. Ja. Ich habe keinen Bock immer, der Punktelieferant zu sein. Für alle. Ich will selber mal, dass wir die Eier haben und sagen, wir holen jetzt 3 Punkte gegen den HSV. Ja, wenn die in der Liga bleiben wollen, dann sollen sie es machen, sollen sie am letzten Spieltag gewinnen. Aber halt nicht gegen uns, nein. Wir müssen selber die Euroliga erreichen. Wir holen die 3 Punkte, die bleiben schön in Frankfurt. Und da werden wir alles für geben. Was ist denn los? Nächste Woche gegen Schalke, da können wir wahrscheinlich nicht großartig viel holen. Die werden mit den Hufen scharren nach dem letzten Pokalspiel sind die eh nicht so gut so auf uns zu sprechen. Auf uns, ja. Ja, aber wir zu Hause gegen den HSV, das muss doch möglich sein. Dann sind wir auch wieder, haben wir wieder vollzählig. Aber Kovac muss es endlich in die Köpfe der Spieler bringen, dass es eine ganz wichtige Partie ist. Es geht nämlich nicht nur darum, Europa zu erreichen, sondern einen letzten positiven Eindruck. Das ist sein letztes Heimspiel in Frankfurt. Er will dann hoffentlich mal einen positiven Eindruck hinterlassen und nicht einen, dass er alles über sich ergehen lässt. Die ganzen Spieler, da, was weiß ich, wahrscheinlich die Hälfte des Kaders wirst du dann in der nächsten Saison nicht mehr sehen. Auch die wollen einen positiven Eindruck hinterlassen, aber du musst das endlich hinbekommen und du musst endlich mal ein bisschen Aggressivität in diese ganze Situation bringen, denn dieses Pseudo-Bundesliga, wir haben uns alle lieb und es ist halt so, nee, scheiße, so kann es nicht weiterlaufen. Ja. Deshalb sind aber auch die Spieler, die hoffentlich ja zurückkommen, Rebic und auch insbesondere Boateng so wichtig. Zumindest denke ich, dass ein Boateng da gerade auf dem Platz mega was entscheiden kann. Deshalb, ja. Ich setze relativ viel Hoffnung darauf, dass er jetzt wirklich in der Woche wieder voll trainieren kann, voll dabei ist und dann auch entsprechend Akzente auf den Platz bringen kann. Denn, das habt ihr schon richtig angesprochen, heute auch mehrmals im Podcast schon, wir müssen mit Aggressivität, wir müssen mit richtig breitem Kreuz auftreten und nicht wieder dieses, ach naja, wenn es halt passiert, egal, wir Verantwortlichen am besten, wie du schon gesagt hast, auch Marvin vorhin, ob Euroleague oder nicht, naja, egal, sind halt 5 Euro mehr in der Kasse oder die Fans bezahlen halt 5 Euro mehr für die Dauerkarte, dann ist auch egal. Also so kann es nicht sein, so darf es nicht sein und um das Thema nochmal, ja, der HSV, der darf dann gerne am letzten Spieltag gegen Gladbach die Punkte noch holen, die sie brauchen für Relegation oder sonst irgendwas und sind alle zufrieden, auch die wollen, dass Gladbach drin ist und eventuell dann Wolfsburg absteigt. Dementsprechend, es gibt schöne Szenarien, an denen auch wir noch den 7. Platz erreichen und der HSV trotzdem eventuell es ist noch alles möglich. Wolfsburg rausschmeißt. Hashtag 7 läuft noch. Wir sind noch im Plan. Es ist noch nicht so, dass wir es nicht passieren können. Also wie gesagt, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, dann ist ja, guck mal, dann ist ja alles scheißegal. Dann haben wir den 7. sicher. Bin ich da richtig? Bin ich total verblödet gerade? Was? Sicher haben wir den dann, glaube ich, noch nicht. Doch. Meinst du, wenn wir gewinnen gegen HSV? Ja, dann sind wir doch sicher 7. Nein. Oder? Nein. Warum? Nee, weil ja die anderen auch gewinnen können. Also die Stuttgart ist hinter uns, Gladbach 2 Punkte, die Hertha 3. Stimmt, die nehmen es ja gar nicht mehr die Punkte gegenseitig weg. Ach, nee, verdammt. Also, du hast Stuttgart, Gladbach und Berlin selbst, also wenn die alle 4 gewinnen können, die uns alle 3 am letzten Spieltag noch überholen. Also ich bin zwar kein Freund von, wir haben vielleicht Glück, aber ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt ja heute, mit Stindl fällt aus, dann Westergaard fällt für Gladbach aus, also Gladbach, für die wird das nächste Spiel auf jeden Fall eine absolute Hölle. Gladbach glaube ich auch nicht, die waren zu dusselig, die haben noch nicht mal gegen Schalke mit 10 Mann gewonnen, also die werden das nicht mehr reißen, aber Stuttgart kommt halt jetzt von hinten. Stuttgart ist genau. Von hinten unterwegs, ich weiß nicht, gegen wen spielt Berlin am nächsten, ich gucke gerade. Na gut, Berlin spielt am letzten Spieltag gegen Hannover, für die geht's auch. Am vorletzten gegen Hannover, am letzten spielen am sie gegen Leipzig, die sich gerade eben von den Mainzern daher spielen lassen. Ja, das ist also so Stuttgart ärgerlich. Muss, glaube ich, noch so gegen Bayern ganz im Ernst. Ran. Es ist Stuttgart so spielt am letzten Spieltag gegen die Bayern. Genau. Mich nervt so krass. Überleg mal, wer jetzt Vierter ist. Und die hatten wir so auf Distanz, diese Hoffenheimer. Ja. Das zeigt doch einfach, dass man locker in die Champions League kommen kann. Ja, aber guck dir mal an, eigentlich könnten wir, wenn wir jetzt zumindest das nächste Spiel gewinnen, warum, wir müssen ja auch gar nicht damit rechnen, Siebter zu werden. Theoretisch ist es ja möglich, wenn jetzt Leipzig weiter diese Niederlagenserie hat und wir das nächste Spiel gewinnen, dann sind wir bei 49 Punkten, dann rücken die anderen vielleicht ran, aber überrunden gleichzeitig auch Leipzig. Also für mich ist das Ziel 7, Hashtag 7, immer noch da und wir müssen aber wirklich das nächste Spiel wirklich endlich mal gewinnen. Und es ist möglich, aber da muss endlich mal wieder ein anderes Feuer rein. Ja, ein Feuer, was der HSV gerade hat. Ich habe mir ja gesagt, ich habe mir die Zusammenfassung da nochmal angeschaut und der HSV hat halt gerade echt mal wieder das Fußballspielen irgendwo in der Kiste entdeckt und hat das mal wieder irgendwie, probiert das mal wieder aus und es funktioniert. Ein Holtby schießt auf einmal mal wieder Tore, irgendwie viertes Spiel, viertes Tor. Ja. Ein Luca Waldschmidt trifft, ein Titz trifft die richtigen Worte. Also die haben gerade alles das, was wir vermissen lassen. Ja, aber halt auch, der Marvin hat schon vorhin richtig gesagt, gegen Wolfsburg, die wirklich aufgetreten sind wie ein absoluter Absteiger. Also da muss man wirklich sagen, es ist eine Frechheit. Ja, aber die nehmen, und die gehören auch runter. Natürlich gehören die auch runter, aber die nehmen die Motivation natürlich jetzt mit. Ja, ja klar, die werden hart motiviert sein, da läuft, wie du es schon richtig gesagt hast, René. Der Titz hat die richtig gut eingestellt, hat auch eine merkwürdige Mannschaft irgendwie so konstruiert, dass es einigermaßen funktioniert. Ein Wood trifft plötzlich wieder. Also, und selbst in der Defensive sieht es alles akzeptabel aus, natürlich auch dementsprechend auch gegen Gegner, die jetzt nicht so geil sind, aber es läuft. Das ist echt respektabel. Selbst ein Waldschmidt schießt jetzt die Tore. Es wird immens schwierig, gegen die zu bestehen sein, auch wenn ich das eigentlich vor 4 Wochen hätte ich das nicht so gesagt. Da habe ich eigentlich gedacht, okay, gegen HSV holen wir zumindest die 3 Punkte zu Hause. Mittlerweile sieht es nicht so aus. Es kommt, im Endeffekt kommt es ja eh nicht aufs Spielerische drauf an. Es kommt nur auf die Motivation an und das wird ein sehr, sehr knackiges Ding. Der HSV hat halt immer noch, auch wenn die gegen uns gewinnen, ja, die haben halt wirklich eine knackige Restrunde, will ich mal meinen. Das ist schon heftig, aber der HSV sieht momentan trotz der schwierigen Situationen, in der sie sich befinden, sieht es ganz gut aus. Und ganz ehrlich, am letzten Spieltag spielen die gegen Gladbach. Für Gladbach wird es dann wahrscheinlich um nichts mehr gehen. Also 6 Punkte aus 2 Spielen ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber ich denke, die Eintracht muss alles dafür tun, dass es nur 3 werden. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt noch nicht seriös beurteilen. Eigentlich müsste man denken, okay, von Momentum her gewinnt der HSV hier auch noch, weil die wieder mal, das ist ja trotzdem auch kein Suff beim HSV, die haben sich ja scheinbar wirklich gefangen und spielen einigermaßen gut. Ja. Und kommen mit breiter Brust gegen eine Mannschaft, die verunsichert ist, ja. Das muss Kovac zeigen, wenn der will Bayern-Trainer werden. Also sorry, ja, genau. Wenn er mit diesen Lulli-Situationen jetzt hier nicht zurechtkommt, dann weiß ich es auch nicht. Dann bin ich gespannt, dann geht er dort komplett baden. Ja, wahrscheinlich aber nicht, weil die Bundesliga trotzdem, es gibt ja keinen Konkurrenten für Bayern. Wird er wahrscheinlich, also du musst ja schon eigentlich. Gut, der wird aber in der Champions League baden gehen, ne? Das ja, ist genau. Das heißt, aber du wirst dich in der Gruppe. Vergessen wir mal, Kovac ist die trotzdem die Sache. Es wird eine ganz, ganz merkwürdige Spiel, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen. Ich bin gespannt. Es ist dieses Spiel, wo es schon an der einen oder anderen Stelle brennt und es ist halt die Frage, ob es anfängt, richtig zu brennen. Also du weißt es nicht. Also du weißt nicht, welche Seite der Hölle angezündet wird, die gute oder die schlechte. Also du weißt nicht genau, okay, kriegen wir in diesem Spiel nochmal den letzten Drive zu sagen, okay, geil, wir haben jetzt tatsächlich vielleicht Leipzig überholt und sind aktuell gerade 6. und können den auf Schalke verteidigen, auch vielleicht mit einer knappen Niederlage oder so, weil die anderen irgendwie es auch nicht schaffen. Oder bist du plötzlich nach dem Spieltag 9. oder was? Und dann, dann fährst du, dann holst du auf Schalke erst recht nichts mehr. Also das ist wirklich dieses dieses letzte Weichenstellspiel, was du auch gewinnen kannst zu Hause. Also musst du trotzdem, weil bei allem Respekt, der HSV ist vielleicht im Flow und ist gerade in der Lage, irgendwie Wolfsburger zu überflügeln. Die sind aber haben nicht um trotzdem, um nicht umsonst 28 Punkte. Also das ist trotzdem, egal wer dort ist, das sind keine Spieler, wo die Eintracht am Ende sagen kann, ja, okay, die konnte mir jetzt nicht schlagen, das müsst ihr verstehen. Nee, also die Eintracht muss eigentlich in der Lage sein, da zu gewinnen. Und ich bin gespannt, was die Spieler, ja, auch die Spieler, vielleicht ist es halt auch so, vielleicht zeigt sich dann auch das wahre Gesicht der Mannschaft, vielleicht sind die nicht so cool, wie wir denken. Vielleicht sind das auch nur so Schönwetterfußballer, die, wenn es geil läuft, läuft's. Und wenn es kacke läuft, dann schmeißt der Radetzky sich den Ball ins Tor, geht in Bockenheim irgendwo mit Rebic grillen, der irgendwie auch, keine Ahnung, irgendwelche, habt ihr das gesehen, das Bild? Ja. Gesunde Sportlerernährung, irgendwelche Ja-Kräuterbaguettes. Ja, nein, seien ja unbenommen, ich wäre gerne dabei gewesen. Aber nein, ich weiß nicht, die Mannschaft muss auch bringen. Die kann sich nicht auch komplett hinter dem Trainer verstecken. Es muss jetzt einfach so sein, zu sagen, okay, zumindest die Spieler, weil es gehen ja nicht alle Spieler. Also zumindest die Spieler, die nächstes Jahr noch hier sind, und das wird ja wohl hoffentlich ein Kernteil sein, dass die sich mal zusammensetzen und sagen, ey Leute, lasst uns das hier nicht verbocken. Lasst uns wenigstens probieren, zu sagen, ey, wir haben nächste Saison Bock, die Fans sind da, wir sind nächstes Jahr noch hier, wir haben Verträge. Bitte, und wenn Hasebe das außerhalb des Platzes ist von mir aus, wir müssen das jetzt hier rocken und wir haben vom HSV keine Angst. Und das hat doch die Eintracht immer ausgezeichnet, darauf waren wir doch so stolz. Wir waren doch so stolz drauf, auch wenn wir mal verloren haben, zu sagen, ey, die Eintracht ist nicht mehr dieser Trottel, der sich das Brot klauen lässt, sondern er ist derjenige, der die klaut. Und mittlerweile gehen wir nicht mal mehr in die Schule. Also das ist so, keine Ahnung. Aber wir müssen den Weg zurückfinden. Es ist, auch wenn es jetzt müßig ist, das zu besprechen, aber es ist halt so. Wir müssen den Weg zurückfinden, denn es ist noch nicht alles passé. Wenn wir das Spiel gegen den HSV in einer entschiedenen Art und Weise auch einfach mal wieder gewinnen und wir dann vielleicht auch das Glück wieder zurückkommen, die anderen gegen sich gegenseitig auseinanderspielen. Ja, dann da Leipzig wird auch eine richtig, ganz ehrlich, da ist niemand zufrieden, wenn die jetzt heute noch gegen FSV verlieren oder wenn die irgendwie, was weiß ich, auch selbst Spiel. Das geht denen auch auf den Sack. Da rumort's, da brodelt alles. Denkst du, die sind mit der Europa League Platz zufrieden? Nein, niemals. Also da ist einiges am Tun. Und das heißt, wer weiß, wie das letzte Heimspiel dann bei denen läuft. Also weißt du, es kann alles sich noch zu unserem Guten wenden, wenn wir unser Teil dazu beitragen und wir zu Hause die 3 Punkte einfahren. Aber das muss ich halt auch, da muss ich halt auch wirklich fies spielen. Dann muss ich halt das Arschloch sein, das vielleicht auch mal, keine Ahnung, so einen Elfmeter bekommt, wie die Berliner gegen uns geschossen haben. So. Weißt du, was ich meine? Muss ich halt auch mal, keine Ahnung, muss ich vielleicht auch mal provozieren, aber dass es dann halt einfach funktioniert und dass der VAR dann trotzdem sagt, ja gut, war halt ein Elfmeter, war halt blöd oder so. Oder muss mein Gegenspieler provozieren? Das muss endlich mal passieren. Und dann bin ich halt das Arschloch und ergauner mir dann die 3 Punkte und finde daraus den Weg wieder ins Spiel hinein. Den Weg wieder in meine Selbstsicherheit und kann sagen, okay, jetzt haben wir den HSV 3-0 weggehauen, wir sind jetzt Tabellensechster sogar, wir haben die Möglichkeit gegen Schalke, egal, wenn wir knapp verlieren, dann geht's vielleicht auch, aber vielleicht spielen wir unentschieden, Schalke, für die geht's jetzt um nichts mehr, die haben den zweiten Platz gesichert oder so, und vielleicht können wir hier ein lustiges 0-0 machen, wo wir eigentlich von ausgegangen sind, nach dem Pokalspiel hat nämlich jeder gedacht, okay, alles klar, am besten das letzte Spiel spielen wir alle 0-0, damit hier überhaupt nichts passiert und überhaupt keine Ausschreitung gibt, nachdem sich ja zwischenzeitlich die schon Fans da geboxt haben. Also es kann ja auch so das Ziel sein, sagt, komm, spielst du 0-0, alles klar. Weißt du, dann haben wir 4 Punkte aus den letzten 2 Spielen dann gemacht, das ist auch gut, haben den 6. oder 7. Platz gesichert und dann dann fährst du ja mega relaxed nach Berlin. Weil dann das ist genau ja so ist das. Das ist genau der Punkt. Dieser 7. Platz ist trotzdem vielleicht nicht für die Verantwortlichen, aber für die Fans. Also zu sagen, okay, wir haben schon mal ein bisschen was in der Tasche und wissen, wir fahren Ende Juli irgendwo hin, egal wo. Und das ist es ja. Das mag vielleicht romantisch klingen, aber ganz ehrlich, was anderes haben wir auch nicht. Also wenn wir das rausrechnen, zu sagen, wir wollen nicht in die Euroleague, wir wollen, ganz ehrlich Leute, was haben wir denn noch? Wir wissen, dass wir, wenn wir auf der Welt sind und wahrscheinlich auch unsere Kinder irgendwann, die sehen nie mehr, dass sie einfach Meister wird. Wir haben doch, also wenn wir dann schon mal so, wer kann denn sagen, ja nee, das will ich jetzt nicht. Leute, du kriegst nichts anderes mehr. Also du kannst ja nicht einem, der gerade verhungert, sagen, nee, das will ich aber nicht essen, ich warte, bis ich was Besseres Regierung, wenn du das nicht frisst, stirbst du. Also das ist, was haben wir, es ist ja nicht so, dass wir sagen können, okay, wir nehmen das in Kauf, dass wir Achter werden, damit wir nächstes Jahr uns konzentrieren können, dann in die Champions League einzuziehen oder was. Alter. Ja, nee, das wird nicht mehr passieren, weil irgendwann wird sich das trotzdem, und da bin ich, kommt der kleine Bruchhang in mir vor, irgendwann wird sich das mit dem Geld trotzdem regulieren. Es wird nicht für immer so sein, dass die Mannschaften, die mehr Mittel haben als wir, so unfassbar, und da will ich auch nochmal drauf eingehen, weil ihr auch das angeteasert habt, sie so unfassbar mit ihrem Geld umgehen wie Wolfsburg. Das ist ein Scheißhaufen. Das ist sondergleich. Das ist der unnötigste Bundesliga-Verein, der jemals existiert hat. Sorry. Das ist unfassbar, wenn man bei denen noch überlegt, wie viel Geld die haben. Das ist so abartig ekelhaft. Und wenn ich kotze, wenn die sich wieder retten. Und wir sind wahrscheinlich dann, ich weiß nicht. Ich würde gerne ein Modell finden, wo wir Siebter bleiben, gegen den HSV gewinnen und Wolfsburg trotzdem absteigt. Das also, ist so, ich habe das. Mir ist ja, es viel lieber. Möglich. Aber ja, das können wir doch so machen, dass der Wolfsburg. Da muss aber FC Köln, da muss der FC Köln in Wolfsburg gewinnen. Ja, aber dann ja, ist das halt ich so. Jetzt aber auch nicht für so unwahrscheinlich. Genau, dann gewinnt, Köln in Wolfsburg. Der HSV gewinnt halt das letzte Spiel gegen Gladbach. Die, also, genau, dann kommt. Dann sind sie aber doch trotzdem unten drin. Ja, aber Wolfsburg, wenn Wolfsburg kein Spiel mehr gewinnt, der HSV zumindest das letzte Spiel gewinnt, dann ist der HSV in der Relegation und gegen Kiel können wir dann halt mal sehen, wie es läuft. Aber dann ist Wolfsburg auf jeden Fall direkt abgestiegen. Und das wäre was für mich, das kommt halt auch so ein bisschen drauf an, wie Wolfsburg gegen Leipzig dann nächstes Wochenende spielt. Stimmt. Ja. Das ist interessant, gell? Wir spielen gegen. Ja, genau. Also, wenn Wolfsburg Gründen gegen Leipzig unentschieden spielt und das letzte Spiel verliert und HSV das letzte Spiel gewinnt, dann ist trotzdem nach der aktuellen Konstellation der HSV auf 17 und Wolfsburg in der Relegation. Das ist scheiße. Das ist genau das. Mir tut es auch schon fast leid für den HSV, weil ich finde, die haben sich in der letzten Zeit gut zurückgeholt, also wieder hin zu den Lebenden gearbeitet. Das sagst du jetzt nur, weil du Geld auf den Klassenerhalt vom HSV gesetzt hast und ich habe noch kein Geld. Ich habe noch kein Geld drauf gesetzt. Ich habe noch nicht das Richtige gefunden. Da gibt es nichts mehr. Ich meine, guck dir die Quoten an für einen Auswärtssieg. Die sind mittlerweile bei 3,7. Die waren irgendwann mal bei 5. Die waren bei 5, Alter. Die habe ich noch mitgenommen. Und die wissen ganz genau, dass die Eintracht mittlerweile nicht so ganz optimal drauf ist. Das ist alles. Aber gut, wir haben die Möglichkeit und wir haben die Möglichkeit auf Platz 6 oder 7, je nachdem, wenn wir den noch erreichen, wie gesagt, ein Spiel erstmal gewinnen, sicher gewinnen, nicht nur, also wirklich mit einem 2-3-0 hier relaxed durchs letzte Heimspiel gehen, auch wenn der Anfang ein bisschen holprig war. Die Bayern nutzen andauernd diese Elfmetermöglichkeiten. Weißt du, wie viele Spiele die irgendwie nicht, wo die keinen Dreh finden, dann bekommen sie einen Elfmeter, das mag dann auch zurecht sein, und dann läuft es plötzlich bei denen. Das sind so viele Spiele, die mit einem Dosenöffner, 1-0, erstmal Elfmeter und dann haben sie 3-4-0 gewonnen. Die Eintracht muss es endlich mal machen, auch erstmal irgendwie ein Spiel finden. Vielleicht muss Fabian auch endlich mal wieder den Torabschluss suchen und dass er nicht wie ein Field Goal irgendwie versucht, beim Football zu spielen. Alter, da vorne steht das Tor, nicht da oben. Was ist los mit dir? Mach das doch einfach mal. Weißt du, das ist so ein guter Fußballer, aber der muss einfach mal das fucking Tor treffen. Und wenn er endlich mal das Tor trifft mit seinen Abschlüssen, dann geht's weiter und dann geht's weiter und dann können wir uns ein bisschen Sicherheit erarbeiten. Ja. Und wenn wir 6. oder 7. geworden sind am Ende des Tages. Dann geht's weiter und dann fahren wir nach Berlin und dann sagen wir, ja, weißt du was, wir sind auf jeden Fall in Europa. Wir trinken jetzt unseren Apfelwein und mal schauen, dann ist halt doch wieder alles möglich, weil vielleicht haben die vielleicht läuft's dann doch gar nicht mehr so gut bei den Bayern. Vielleicht sind die dann in der Champions League bis dahin schon rausgeflogen, ja, was weiß ich, weil Don Jupp hat's doch nicht geschafft gegen seine alte Mannschaft, hat doch nicht ausgeklügelt, ja, oh, der alte Realmensch, ja, hat's ja doch nicht geschafft und Lewandowski ist doch nicht zu alter Stärke gekommen. Müller guckt immer nur blöd, hat trotzdem das Tor nicht getroffen. Ja, was ist dann los, ja, und dann plötzlich, oh ja, scheiße, jetzt haben wir dann doch vielleicht doch nur ein Titel von drei und dann ist wieder alles möglich, dann ist die Eintracht da, dann ist mit Mann und Maus da. Unglaublich viele Verrückte, die jetzt schon bei widrigen Umständen sich die Tickets holen, wo die Alex uns ja eben gerade schon geschrieben hat. Da müssen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen kommen, ja. Bei dem verfickten Ticketsystem, was bei der Eintracht anscheinend überhaupt mal wieder nicht funktioniert. Machen wir gleich. Ja, ja aber weißt du trotzdem, die Leute holen sich jetzt noch alle, die Karten fahren alle hin und dann geht halt wieder was, weil die Eintracht immer noch die Eintracht ist. Aber genau dahin müssen wir uns wieder arbeiten und da erarbeite ich, beziehungsweise da erhoffe ich mir den ersten Schritt von der Mannschaft, von dem Trainer, damit sie das endlich wieder zurückzahlen. Dann auch unter der Woche, auch jetzt unter der Woche, nicht nur im Spiel, unter der Woche einfach, dass die Fans zumindest merken, dass da ein Bewusstsein dafür da ist, was in den letzten Wochen passiert ist und dass es den Fans auch nicht egal ist und immer von den Fans erwarten, ja, ihr müsst unterstützen, nee, dass man auch mal einfach das Gefühl hat, okay, die raffen, was sie da gerade machen. Also dazu denken, okay, dass ich will einfach wissen, dass die wissen, dass sie, was sie da versauen können und dass sie eben nicht denken, wie manche, ja, Platz 7 oder 8 ist doch egal, die Quali ist eh scheiße, bla bla bla bla bla. Das will ich nicht. Ich will, dass sie sehen, dass die sagen, okay, dass sie auch, und Radetzky hat das, glaube ich, sogar gemacht, der gesagt hat, ey, natürlich beschäftigt uns das, bla bla. Das können die auch ehrlich sagen, das ist ja auch normal, das wissen wir alle. Ja, die sagen, ey, die letzten Wochen waren scheiße, aber wir müssen das jetzt abschütteln und den HSV weghauen. Ja. Und diese Worte dann auf dem Platz zeigen. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es so. Wenn ich dann aber eine Mannschaft gesehen habe, die alles probiert hat und dann einfach gegen HSV, der wirklich jetzt auf der letzten Felge wirklich dieses Wunder vielleicht sogar nochmal schafft, dann ist es so. Dann sind wir einfach Opfer dieses Momentums geworden, dann ist es okay, dann haben wir haben es ja auch dann nicht gegen HSV versorgt, muss man ja dann auch sagen, sondern vorher. Ja, genau. Das ist vorher. Und dann fährst du noch, da bin ich gespannt, was passiert. Ich werde wahrscheinlich trotzdem sauer sein. Aber meine Güte. Aber ich würde es trotzdem verstehen, ne? Weil du siehst deine Mannschaft, die wenigstens gekämpft hat. Erinnern wir uns an unsere Aufholjagd, wo wir dann plötzlich 3 Spiele gewonnen haben, wo wir in Mainz weggehauen haben, selbst zu Hause die Dortmunder geschlagen haben, wo wir dann mit Haken und Ösen es irgendwie geschafft haben, uns irgendwie doch in dieser Bundesliga festzuzurren, ja? Und ja, vielleicht ist es dann beim HSV genauso. Da muss man sagen, wie der Basti es eben gemeint hat. Aber wenigstens können wir uns dann nicht vorwerfen, dass wir nicht gekämpft hätten. Und das ist wichtig. Ja. Apropos gekämpft, was tippt er denn? Basti? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich tippe da 1-0 für den HSV. Marvin? Meine Tipps in der letzten Zeit sind, weil sie einfach immer nur rein Optimismus getrieben waren, natürlich total desaströs. Was weiß ich. 3-0 für die Eintracht. Ja, habe ich auch. Alles andere akzeptiere ich nicht. Dennis? Ein dreckiges 1-0 für die Eintracht. Hervorragend. Dann lass uns doch mal über dieses grandiose Ticketsystem der Eintracht sprechen. Ihr hattet das ja gerade eben schon angedeutet. Es sind gerade eben oder seit heute Morgen ewig lange Schlangen an der Geschäftsstelle, die versuchen da die Karten zu bekommen. Was man so liest, ist alles aber nicht erfreulich. Hätte man auch schlauer lösen können, oder? Oder eigentlich sogar müssen, heutzutage. Thema durch. Ja, nein, Leute, es ist doch ein leichtes. Die Eintracht ist ja mittlerweile wirklich nicht dumm. Also auch allein diese Aktion mit den United Colors Shirts wurde ja besser gelöst. Also da war aber auch nicht von der Eintracht. Nein, da stelle ich einfach keine Ahnung, wie viele Zelte nebeneinander auf, wo jeder Block einen Typ hat, wo dann jeder Block sich nur noch wahrscheinlich um keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Blocks es im Stadion gibt. Keiner stellt halt 40 Typen da. Du wirst ja wohl 40 Leute haben, die sich da hinhocken können. Verteilst dann einfach die Karten je nach Blöcken und nicht, du teilst es nicht und 1 bis 35 und 36 bis zum Rest. Also sorry, Leute. Da sind 2 Kioske wie im Schwimmbad auf, wo 20.000 Karten verkauft werden sollen. Und dann sagen die, ja, du kannst ja die ganze Zeit gehen, ja eben nicht. Also es ist ja nicht jeder so in einem Luxusposition wie ich, der da mal hinfahren kann, kurz schauen kann und dann fährt er wieder heim. Da kommen ja auch Leute, was ist denn, wenn der René jetzt zum Beispiel Dauerkarte und Mitgliedschaft hätte. Ja. Also der kann ja nicht erwarten, dass er 2 Stunden hinfährt, dann mal schaut, dann 6 Stunden rumsteht. Ja, ich meine, wir haben ja schon oft genug angesprochen, dass ja auch Eintracht-Fans durchaus aus Fulda, Kassel und sonst irgendwo kommen. Die fahren halt schon mal irgendwie dann 2 Stunden dahin, warum schlagen sich irgendwie den ganzen Sonntag darum. Warum kann man die nicht eigentlich online bestellen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, die machen das dann mit Vollmacht und so. Warum kann ich denn nicht, wenn ich weiß, ich schaff's nicht? Das gibt's doch auch bei Auswärtskarten. Da musst du ja dann auch deine Dauerkartennummer angeben und so. Das ist ja in dem Formular drin. Also theoretisch gesehen kann man das ja aufteilen, zu sagen, okay, weil da hat die Eintracht ja auch viel mehr Zeit, weil das Pokalfinale ist ja nicht übermorgen. Du brauchst die Karte ja jetzt nicht. Wenn ich die 2 Wochen vorher habe, reicht mir das ja. Wenn ich die jetzt, keine Ahnung, ab 10. Mai würde es mir auch noch reichen, die Karten zu kriegen. Also ich weiß nicht, wieso, keine Ahnung, da wurde ja noch nicht kommuniziert, aber es ist typisch Eintracht. Letztes Jahr war das schon richtig geil. Dieses Jahr haben die auch noch diese verschiedenen Verkaufsphasen, wo Leute, die jetzt, ganz ehrlich, ich bin ja sogar noch in einer guten Position, ich weiß es gar nicht genau, ob es funktionieren wird mit meinen Dings, aber Leute, die jetzt Dauerkarte und Mitglied haben, die sind ja noch in einer guten Position. Was ist denn mit den Leuten, die nicht mal wissen, ob die in der 2., 3., 4. Runde drankommen? Also es ist wirklich ein bisschen merkwürdig gelöst von Eintracht, finde ich. Also zu sagen, dass man da jetzt wirklich 6 Stunden, ich glaube, der Jan, Grüße, Freund unserer Sendung, hat da 6 Stunden rumgestanden. Also ich bin da mit dem Auto hingefahren, der ist mit dem Fahrrad an mir vorbei und dann habe ich irgendwann auf Twitter gesehen, dass er immer noch dort steht. Da war ich schon längst wieder daheim, weil es auch noch angefangen hat zu regnen. Und ich weiß nicht, warum das nicht so geht, dass man das so machen kann, dass das statt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da sitzen, gefühlt 6 Leute dort sitzen und 20.000 Karten verkaufen. Warum das Alex nicht einfach... hat gerade eben geschrieben, sie haben jetzt zugemacht und die jetzt da stehen, werden wohl noch bedient, aber... Der Rest wird weg. Der Rest nicht. Ja. Der Herr Lossner, Anwalt unserer Sendung, wurde auch schon weggeschickt gerade. Also quasi, Kasse macht jetzt zu, kommen Sie morgen wieder. Ich bin gespannt. Ich werde morgen früh nochmal hinfahren. Ich habe aber den Luxus, wie ich es gesagt habe, ich brauche mich nicht beschweren. Ich kann morgen früh nochmal dahin fahren und wenn es morgen nicht klappt, vielleicht am Dienstag nochmal. Aber Ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch viele Leute, die diese Tage jetzt mit dem Feiertag und dem Brückentag nutzen, um vielleicht auch mal wegzufahren. Also zu sagen, hier geil, ich fahre jetzt weg. Und dann wird davon ausgegangen, dass die schon einen Idiot finden, der mit der Vollmacht sich 6 Stunden einstellt. Weil stell, guck mal, wenn ich jetzt nicht könnte und, keine Ahnung, sag meiner Mutter Bescheid. Hier Mutter, das kannst du auch bestimmt für mich machen, ich hab's unterschrieben. Dann hockt die plötzlich 6 Stunden dort. Da erzählt die mir auch irgendwas, fragt die ja, ja. Schön auch. Es ist ja nicht so, dass du... Du brauchst ja eh schon jemanden, der dir einen Gefallen tut, um zum Stadion zu fahren. Das ist der Punkt A, dass du von dem, der das nicht mal versteht, dann irgendwie, dass der 6 Stunden dort rumstehen will. Hm, ja, weiß ich nicht. Also, Grüße. Das ist ja noch was anderes für sich selber, als wenn du irgendjemanden mit der Vollmacht dann schickst. Da hast du ja noch ein schlechtes Gewissen. Finde ich, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich unprofessionell gelöst erneut, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil ich hätte eigentlich schon gedacht, dass das alles mittlerweile ein bisschen besser läuft. Letztes Jahr lief ja schon nicht so richtig optimal. Der Vergabeprozess an sich, okay, darüber kann man ja eh nochmal gesondert sprechen, aber wie das jetzt heute abläuft mit den, also mit dem Herausgeben, ja, weiß ich nicht, da muss man sich nochmal Gedanken machen. Ich meine, wir kommen jetzt auch nicht jedes Mal ins Pokalfinale, aber das ist wieder sehr ungünstig gelöst. Ich meine, es gibt immer noch das Verschicken oder beziehungsweise das irgendwo abholen. Es gibt feste Eintracht-Shops, im Zweifel kann ich die ja auch positionieren, wenn ich das vorher angebe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst die Dinge ja auch online bestellen und dann kriegst du, was weiß ich, irgendwie einen Abholcode und dann gehst du damit in den normalen Fanshop und dann holst du das Ding da halt einfach ab, wie Basti schon gesagt hat. Das ist ja vollkommen egal, ob du das Ding jetzt heute hast oder meinetwegen halt am 17. Mai abholst, reicht ja immer noch. Ja, oder dass du schon sagst, okay, die nicht abgeholt wurden, gehen vielleicht wieder zurück in den Verkauf oder so. Das kannst du alles machen, aber halt nicht, dass Leute wie 1980 in der DDR wie für Bananen angestanden haben. Das ist doch scheiße, was ist denn los mit euch? Ja, aber die hocken da tatsächlich, die hocken dann da auch mit Papierlisten. Ja, letztes Jahr hatte ich es ja auch, ja, die stehen hier nicht drauf. Und dann sage ich, ja, hier, Digga, ich hab doch hier. Ja, da muss ich erst mal gucken, weißt du, wo du denkst. Deswegen dauert das ja auch so lange. Das ist ja nicht nur Geld geben, Karte nehmen, Geld geben, Karte nehmen. Nein, da gucken die sich ihre Listen, da müssen die da seitenweise durchblättern. Welche heißen sie? Da muss ich da blättern, und dann können die das Alphabet nicht. Also, das ist, also ich kapier's nicht. Ich kapier's wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Das mit dem Online-Ticketing habe ich mir auch schon gedacht, dass die vielleicht aus. Vielleicht liegt das auch am DFB, vielleicht sind wir da unfair. Das könnte natürlich vielleicht auch. Vielleicht schickt der DFB, vielleicht gibt es beim DFB auch keine digitalen Karten. Also vielleicht gibt es das nicht mit den Codes, dass du Print at Home oder so machen könntest. Oder dass die Eintracht das situativ an Ort ausdrucken könnte. Vielleicht haben die wirklich einfach Karten. Sein, ja. Die kriegen wahrscheinlich einen Sack Karten geschickt und sagen, hier könnt ihr verteilen. Vielleicht ist es so, aber trotzdem könnte man und da. Mit dem Sack Karten kriegen sie eine Diskette, wo die Liste ist zum Ausdrucken. Na gut. Es ist jetzt also, es ist ärgerlich, aber gut. Was viel ärgerlicher ist, ehrlich gesagt, sind diese 60 Euro kleinster Preis, 90 Euro zweiter Preis und das wirklich in einem Stadion, wie viel passen da rein? 80.000? Dass nur noch 50%, fahrt euch das mal rein, 50% der Karten gehen nur noch an Fans. Also es ist unglaublich. Was denn mit den anderen 50%? Sponsoren. Also es gibt 20% gehen an die Eintracht, 20.000 gehen an die Eintracht, 20.000 an die Bayern. So, hast du noch 40.000 übrig. Ja, vielen Dank auch. Also das ist übel. Ich finde das ganz, ganz übel, dass die Hälfte der Karten nicht an die Vereine geht. Das ist schon eine krasse Nummer, finde ich. Das ist ja unfassbar, das wusste ich gar nicht. Doch. Ach du Scheiße, was will ich denn mit diesen, ganzen Larry-Fans sponsoren? Alter, das ist Pokalfinale. Ach Gott, da kann ich mich schon wieder aufregen. Ich glaub, nee, aber geil, jetzt mal, weißt du, also du hast da einen Fankurve von 20.000. Ja, das ist unglaublich. Ich finde das unfassbar, ehrlich gesagt. Also ich finde unglaublich, dass 40.000 Karten an einfach Leute gehen, die einigermaßen unbeteiligt sind wahrscheinlich. Das kostet die ganzen Coca-Cola-Brudis wieder rumsetzen und die Krombacher-Fanboys. Ja, die ganzen DFB-Sponsoren und so weiter kriegen die restlichen Karten. Okay, da können wir uns zu gegebener Zeit nochmal ärgern. Ja. Genau. Ach man. Gut. Sollen wir mal zu was Lustigem kommen? Ja, probieren wir es. Danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir haben wieder das ein oder andere auf der Liste, aber erstmal müssen wir dem Dummschwitzer der letzten Woche gratulieren und da hat mit 63,9% der Herr Rutenbeck gewonnen. Wir erinnern uns noch an seine Aussage, dass die Trainer natürlich nur allein vor Erschöpfung weinen und nicht, weil sie vielleicht schon fast abgestiegen sind. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, genau. Mittlerweile steht... Grüße nach Köln, kommt schnell wieder. Genau. Der FC ist komplett durch. Ich glaube, das ist für die Fans dann jetzt auch endlich so der letzte Haken daran, einfach jetzt zu wissen, okay, das Thema ist durch und nicht wieder irgendwie rein rechnerisch Hoffnung. Das ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz anderes Zittern, als wir es damit erleben. Ja. Wir haben die Woche wieder eine ganze Reihe an neuen Nominierten. Fangen wir mal oben an. Wir haben als erstes auf Twitter die Nominierung bekommen von unserem Hörer Halbraumdeuter. Und er nominiert den Dr. Müller Wohlfahrt. Geiler Typ, ey. Den wir heute mehrmals schon auf der Liste haben. Und zwar hat er in einem Zeitinterview gesagt, dass, wo habe ich es denn? Genau, dass quasi seine Arbeit ist seine Berufung, er wäre von Gott dazu berufen und so weiter und so fort. Also, ne, ist ja hier im Auftrag des Herrn unterwegs quasi. Genauso hat er es ja fast gesagt, ja. Ja, genau. Also das ist die erste Nominierung von Dr. Müller-Wohlfahrt. Nochmal, das ja. habe ich jetzt nicht, warte, habe ich das richtig gesagt? Sag's nochmal. Was hat er gesagt? Moment, das ist meine Berufung, dafür habe ich eine Begabung mitbekommen. Ich war ja auch immer irgendwie ein Pionier in einer Zeit, in der so gut wie niemand Wirbelsäulen mit Spritzen behandelte. Also er sagt quasi, er macht das alles, weil er von Gott dazu berufen ist. Und was hat er noch gesagt? Doping? Genau, das ist die zweite Nominierung, weswegen wir ihn heute auf der Liste haben. Ich gucke gerade von wem, das waren nämlich auch mehrere. Bei Dr. Müller Wohlfahrt ist echt interessant, das werfe ich jetzt hier kurz ein, dass der mit seinen Firmen regelmäßig pleite geht. Also der stellt sich immer so hin, als wäre er hier der Medizingott und bla bla bla. Nein. Wird ständig von Dietmar Hopp irgendwie finanziell gerettet. Ja. Also diese ganzen Kram, den er da aufzieht mit modernen Behandlungsmethoden, das geht alles pleite. Dann wird er vom Diddy mal schnell gerettet und gut ist. Was aber ist ja auch egal, weil er was auch zeigt, nee, ganz ehrlich, was auch zeigt, ganz sorry, was ja. auch zeigt, wie kurz die Wege dann auch manchmal sind, gell, zwischen SAP und Volkswagen und FC Bayern und so ein Kram. Jetzt nimm doch nicht alles schon vorweg, wir haben doch da noch mehr. Also zweites Mal nominiert Dr. Müller-Wohlfahrt von unserem Hörer Sasch und von Ed Superheld, weil er gesagt hat, Doping bringt im Fußball nichts, er glaubt nicht dran. Na gut, wenn man Teil des Konstrukts ist, ne? Ja, genau. Also, wir können Leute echt viel erzählen, aber das Müller-Wolf, ach, was soll ich mich darüber aufregen? Es ist so passend, dass der Typ auch bei den Bayern nieder. Ach, das ist doch alles bitter. Meine Güte, Mull. Ah, der Mull! Die ist quasi der Mannschaftsarzt vom Solheim-Kopf. Doping, ich habe noch keinen gesehen, der gedopt war. Ja, wenn du das sagst hier, da glaube ich dir. Was ist das für eine Diskussion? Ohne Scheiß, wir haben es ja jetzt gemerkt an der Kovac-Nummer. Ich glaube wirklich, dass die denken, dass die ständig mit Fünfjährigen reden, die alles glauben. Ja, wahrscheinlich ist der Alois auch im Bierzelt geistig wie ein Fünfjähriger. Ja, du hast gesagt, das stimmt bestimmt. Leute, Doping im Fußball, was denkt ihr, denken die wirklich, dass ich mir das nicht vielleicht selber herleiten kann, dass es selbst hier bei mir um die Ecke im Fitnessstudio Mittelchen unter dem Tisch zu kaufen gibt, wo ich schneller mit rennen kann? Also Leute, wollt ihr mich verarschen? Will mir einer erzählen, dass du dich nicht mit der einen oder anderen Substanz A besser konzentrieren kannst und B länger laufen kannst? Also Leute, es ist doch Fußball natürlich... Gibt's keine Tablette, die dich irgendwie taktisch besser macht, aber natürlich gibt es welche, die dann dafür sorgt, dass du vielleicht in 80. Minute nochmal ein bisschen rumrennen kannst. Ja, das bringt alles nichts. Ja, klar. Also vielleicht hat es früher nichts gebracht, weil die alle Vollbild gesoffen waren. Aber Leute, ich weiß es nicht. Es ist wirklich nicht zu fassen, für wie dumm die Leute mit solchen Aussagen halten, dass sie dann denken, okay, wenn die Institution Mull das sagt, dann gehen auch alle Zweifel weg, ob das nicht stimmen könnte. Also weißt du, das kann nicht wahr sein. Naja, Grüße, Mull. Machen wir weiter. Der nächste. Mull, Alter. Der mit Mull. Mullbinde, Alter. Halt doch die Schnauze, Alter. Gleich in dein Gesicht. Ja. Mull, Alter. Der arme René. Alles gut. Ja, du musst uns auch ein bisschen hier austoben lassen. Wir sind traumatisiert. Ja, da kommen noch ein paar. Ganz, ganz. Kommt gut. Der Wahnsinn durch. Wunderbar. Genau. Der nächste nominiert. Mull. Was die Ruhe jetzt? Das macht mich aber total wütend. Wenn sich das mal ausgedacht hat, Don, Jupp und Mull, Mull, da gehen wir echt an den Lampen an. Das ist echt Oh Gott, Mull. Ey, scheiß Ausrast. Okay, alles klar. Ja. Darf ich jetzt? Ja, ja. Sendungstitel Mullkippe, Alter. Ja, sorry. Der nächste ist der Herr Minzlaff, der RB Leipzig mit einem Startup vergleicht und sagt, das braucht ja auch mal eine Anschubfinanzierung, bis da alles läuft. Ja gut, der macht das extra. Der darf eigentlich hier nicht mehr mitmachen, weil er macht das nur, um hier dabei zu sein. Ja, disqualifiziert. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Dann haben wir den nächsten, den wir hier auch schon mal auf der Liste hatten. Und zwar, da gab es einmal eine Hörernominierung, von der habe ich nicht mehr wiedergefunden. Von daher kann ich ja jetzt leider nicht den Namen nennen, aber ich hätte ihn von meiner Seite so oder so draufgeschrieben. Und zwar unser Freund Wolfram Eilenberger. Heute hast du aber wirklich für uns, du hast gedacht, die Situation bei der Eintracht ist nicht schlimm genug, die Liste musst du jetzt mit allen Superleuten vollpacken. Du, das sind Hörernominierungen, da kann ich auch nichts für. Red ja halt. Wolfram Eilenberger unter anderem dafür, oder was heißt nicht unter anderem, genau dafür nominiert. Es gab auf The Zone, gibt es ja immer dieses Spieltags-Feature, das war natürlich für diesen Spieltag jetzt der Vorausblick auf die Partie Bayern gegen Eintracht und da ist er unter anderem befragt worden. Zu dieser ganzen Kovac-Thematik und da sieht man auch wieder so ein bisschen, wie der Hase läuft. Er hat nämlich gesagt, der Einzige, der sich in dem ganzen Thema total unprofessionell verhalten hat, weil er emotional geworden ist, ist Freddy Bobic und alle anderen haben sich höchst professionell verhalten. Da hörst du es. Da hörst du es. Der ist ja Eilenberger als vermeintliche intellektuelle Institution in einem Bundesliga-Geschäft nicht mehr sprechen. Das entbehrt jeglicher Grundlage. Gut. Ja, das ist in der Tat richtig. Dann haben wir das nächste, was jeglicher Grundlage entbehrt. Oder nee, es kommt erst danach. Und wir haben nochmal eine Nominierung von Superheld bekommen, der wieder eine ewig lange E-Mail geschrieben hat heute Morgen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Wir haben ja einige Teile auch schon eingearbeitet, wie man vielleicht merkt. Genau. Die war bestimmt irgendwie 2 Seiten lang. Und er hat unter anderem, er hat 3 Nominierungen geschickt und die erste ist, da hat man vorhin ja auch schon mehrmals drüber gesprochen, Kovac für seine Aussagen nach dem Spiel, wo er versucht hat, sich so ein bisschen aus dem Thema rauszureden. Unter anderem ja gesagt hat, dass das Ergebnis auch ganz klar an der Qualität seiner Mannschaft liegt. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren, wer die Mannschaft zusammengestellt hat. Das war seine erste Nominierung. Die zweite Nominierung ist das FC Bayern TV für das, ich würde es mal, merkwürdige Video über Bernie den Bären mit dieser komischen Katze reden. Ich verlinke euch das mal. Wenn ihr starke Nerven habt, dann guckt euch das an. Wenn ihr irgendwie leicht labil seid, dann macht's nicht, denn es nicht auf den Link klicken. Das wirft dich um Jahre zurück. Und das nächste oder die dritte Nominierung von ihm, ebenfalls ein sehr grenzwertiges Video, ist dieses DFL Youngster Video. Boah, geil. Das ist unfassbar, wie, gell? Wie hat Stefan ja so schön geschrieben, dann lasse ich mir doch lieber von Fabian den Ball in die Klöten schießen, als mir das Ding nochmal anzugucken. Alter, auf jeden also Fall. Ich habe letzte Woche kann schon. Das kann ja nicht wahr sein. Das tut so dermaßen weh. Da wundert die Bundesliga, geht sich manchmal, ja, wir sind im internationalen Vergleich, da schaffen wir es nicht. Und dann denken, da haben die sich gedacht, hier, ich habe eine gute Idee hier. Die machen so ein LSD-Video oder was ist das denn bitte? Also das tut auf so vielen Ebenen einfach nur weh. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass alle von der Bundesliga weg wollen und kein Spieler in die Bundesliga will, wenn du so hallo, eine Scheiße siehst. Timo, hallo, egal, das ist mich verarschen. Was ist denn das? Ich weiß nicht, sorry. Also das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Vollkommen zu Recht die Nominierung. Ja, also. Oh ja, oh ja. Also, wenn das Ding nicht mindestens mal unter den Top 3 der Ergebnisse landet, dann bin ich echt sauer mit euch da draußen. Also, das hat es auf so vielen Ebenen verdient. Habt ihr noch Nominierte oder Nominierte? Nein. Nee, ich bin emotional am Ende. Du bist emotional am Ende. Hervorragend. Dann lasst uns doch mal auf. Marvin hat doch Doppelpass geschaut, weil da keiner dabei. Ich habe keinen Doppelpass geschaut. Ich muss ehrlich gesagt sagen. Marvin. Es geht, wie soll ich sagen, es ist bezeichnend, wenn Leute wie Basler richtige Dinge sagen. Oh Gott. Also insofern. Ja, mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht wie sie. Ja, hervorragend. Also, Altintop und Basler sind nicht negativ aufgefallen an diesem Tag, also insofern. Ach, ist aber auch halt alles irgendein Rotz. Ich habe mal guckt sich's an. Ich habe mich auch diesmal gar nicht so aufgeregt. Es ging ja in einem Satz nur über die Eintracht, insofern. Whatever. Großartig. Techno, yo. Die Menschheit ist am Ende, wenn Basler anfängt, richtige Dinge zu sagen. Ja, irgendwie schon, ne? Aber jemand, der ja auch sehr wortgewandt ist, dem will ich ganz herzlich zum Aufstieg gratulieren. Friedhelm Funkel hat es geschafft mit Fortuna Düsseldorf. Das heißt, nächste Saison wieder unangenehme Auswärtsspiele. Er hat es geschafft in die Bundesliga, wenn der Fortuna Düsseldorf nicht ganz so nahe steht. Dem mag es egal sein, aber für mich emotional ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist Friedhelm Funkel, der Mann, der Frankfurt wie kein Zweiter geprägt hat in einer langen Zeit der Mittelmäßigkeit, aber wo es wichtig war, dass wir genau diese Mittelmäßigkeit wieder erreichen, hat es geschafft, in die Bundesliga zurückzuholen. Also insofern, Daumen hoch. Sehr schlechte Erinnerungen an Auswärtsfahrten nach Düsseldorf irgendwie. Ja. Die waren nie besonders schön. Wie hieß es mit Methode Frankfurt? Grüße. Ja, genau. Ja. Gut, dann lass uns doch mal auf die Empfehlungsliste gucken. Auch da haben wir wieder einiges an Hörerempfehlungen. Auch da wieder vom Stefan in seiner E-Mail. Einmal gibt es bei der Frankfurter Neuen Presse eine lustige, gefakte WhatsApp-Kommunikation zur Trainersuche bei der Eintracht. Wow, finde ich schwierig, dass man überhaupt die FNP verlinkt. Also naja, gut, okay. Ja, ja okay. Schreibt da auch, aber ich habe mir das Ding angeguckt, da ist zum Teil wirklich so ein bisschen Witz mit drin. Kann man sich vielleicht mal anschauen. Ja gut, die haben ja jetzt eine neue Führungspersönlichkeit, der alte Chef ist ja weg, also insofern kann man das wahrscheinlich jetzt wieder mit gutem Gewissen machen. Ja. Genau, gebt ihnen eine Chance. Und dann, Basti hat das vorhin schon angesprochen, zur Nähe zwischen dem FC Bayern, Red Bull und SAP gibt es beim Spiegel einen interessanten Beitrag, der da nochmal so ein bisschen diese ganzen Punkte beleuchtet und dann wird auch unter anderem ganz gut klar, warum man da sich vielleicht nicht so sehr behakelt. Ja, rein zufällig ist schon irgendwie alles sehr kurios. Kannst du verlinken, ne? Ja. Sehr gut. Verlinken wir und dann gibt es noch eine Leseempfehlung von unserem Hörer Rubek und zwar etwas, was man immer lesen sollte, ist der Blog von Bewe. Da gibt es natürlich jetzt zur Fahrt nach München auch wieder so ein bisschen Spieltagsbericht. Mhm. Auf jeden Fall immer eine Leseempfehlung und ich habe noch eine Hörempfehlung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, das aktuelle Tribünengespräch vom Rasenfunk mit Matthias Sammer und Jan Henkel. Brutal. Ganz, ganz hervorragend. Ist grandios. Geht etwas über eine Stunde, sprechen viel über die Bundesliga und über Eurosport und wie die sich so vorbereiten. Unter anderem da auch der Satz, dass Schalke nur deswegen auf Platz 2 steht, weil die Bundesliga aktuell halt einfach so schlecht ist. Ansonsten wären sie realistisch gesehen 8. bis 10. Haben wir ja vorhin auch schon das eine oder andere Mal wieder angesprochen. Es tut echt auch gut. Also es tut gut, das zu hören, weil du das Gefühl hast, Matthias Sammer sieht die Sachen genauso wie man selbst. Also du hast das Gefühl, okay, da ist jemand, der ist noch näher dran als man selber und man selber ist ja immer so ein bisschen auf Halbwissen, muss man sich verlassen. Da ist jemand, der wirklich knallhart sagt, die Bundesliga ist scheiße und dieser destruktive Fußball ist langweilig und. Und dass wirklich aufgepasst werden muss, dass diese Entwicklung, also nicht dazu hingeht, dass keiner Bock hat, Fußball zu spielen und so. Und dass er auch sagt, dass es ganz klar ist, dass es viele ehemalige Spieler gibt, die es einfach menschlich und geistig nicht schaffen, Trainer zu werden. Dass es einfach so ist. Und das sind ja Sachen, die man immer wieder sagt oder vermutet und sehr, sehr angenehmes Gespräch. Also mit zwei. Wichtig fand ich auch bei seinen Ausführungen war so dieser Punkt zu dem Thema Sportmanager, Sportdirektor, die halt Trainer und das ganze Konstrukt irgendwie bewerten sollen, aber halt nie irgendwie auf dieses Level gekommen sind, was er halt auch schwierig finde. Das war halt auch nochmal so ein wichtiger Punkt, fand ich einfach. Ja, auf jeden Fall. Also daher absolut empfehlenswert, wenn ihr hier mit dem Podcast durch seid, direkt zum Rasenfunk, aktuelles Tribünengespräch. Super geil auch von Max, dass er das hinbekommen hat. Ja. Also auf jeden Fall. Die Sterne scheinen bright. Bright. Ja, habt ihr noch was ihr empfehlen möchtet? Nichts mehr, ich brauche einen Kamillentee, jetzt muss ich mich jetzt echt mal beruhigen. Ja. Gut, Marvin empfiehlt Kamillentee. Mach einen Schuss rum rein, dann wird der Kamillentee noch einen Ticken besser. Ich habe keinen Alkohol zu Hause, das hat seinen Grund. Bitte was? Naja, wie gesagt. Naja, was denkst du? Stell dir mal vor, wenn ich mir die Eintracht-Spiele die ganze Zeit angucken würde. Ich nur noch voll. Alles weg. Ich weiß, ganz ehrlich, Leute, also die Saison damals hat mir schon mal gesagt, wir fast abgestiegen wären. Die hat mir schon zugesetzt damals. Also das war das Spiel konntest du ja kaum angucken. Es war ja auch emotional richtig heftig. Also keine Ahnung, also da wurde damals schon viel Glühwein getrunken. Oh ja. Ja, gut. Aber so weit sind wir ja nicht. Wir können uns jetzt auf was Schönes freuen in dem. Ja, jetzt ist mein irgendwas noch runtergefallen, der Hund guckt. Naja gut, also ich denke, wir machen mal hier den Kasten zu. Genau, wir machen den Kasten zu. Es steht ein Monatswechsel bevor, von daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen denjenigen oder diejenigen, die uns in dem noch laufenden Monat so fleißig finanziell und mit Feedback unterstützt haben, Danke zu sagen. Wir machen das hier jede Woche und es macht uns einen Heidenspaß. Und von daher vielen, vielen Dank an euch. Aber jetzt können wir eigentlich noch eine Empfehlung nachschieben. Basti, wir haben noch gar nicht über unseren Eintracht-Fans-TV-Auftritt gesprochen. Den müsst ihr natürlich, da, liebe Hörerinnen und Hörer, euch noch anschauen. Der ist jetzt in der Mediathek. Wir haben schon viel positives Feedback bekommen, aber guckt es euch nochmal an. Geht 19, 20 Minuten sowas, also nicht allzu lang. Den Teil mit dem Bayern-Spiel, den könnt ihr skippen, aber in der ersten Hälfte geht es nur rein um den Podcast und von daher, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Grüße an Andi und Dirk. Genau. War ein sehr netter Nachmittag dort. Das war sehr lustig. Wir haben Grüße an die Eintracht Emma war auch genau, da. Genau, die Eintracht Emma war als Zuschauerin auch da, von daher da auch nochmal Grüße. Es hat echt viel Spaß gemacht. Und da waren wir noch ein bisschen positiver gestimmt, als wir es jetzt vielleicht sind. Ja, nicht so krass, aber ein bisschen mehr. Naja. Gut. Genau. Mal gucken. So, und ich möchte noch darauf hinweisen, ich bin nächste Woche auf der Republika in Berlin und weil ich weiß, dass da auch immer der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin rumrennt, von daher, wenn ihr Bock habt auf ein spontanes Treffen, twittert mich an und dann können wir uns irgendwie da im Innenhof treffen und mach halt Tinder an, ey. Ein Bierchen trinken und wir reden bitte nicht über Fußball, sondern über alles mögliche andere. Daher. Kontaktanzeigen mit René. Ich glaube, du hattest heute schon deinen Alkohol, Marvin. Noch nicht. Ja, kann er René ja dann erotische Selfies-Videos von sich. Ja, sehr gut. Ach Mann, es ist doch alles Kacke. Warum? Es wird doch gerade wieder besser. Ja, weil wir uns über was lustig gemacht haben, das ändert ja nichts. Doch, ich finde schon, dass das was ändert. Also mir geht's jetzt nächste wieder. Nächste Woche wird's auch, ich habe jetzt gehört, es wird wieder 10 Grad kälter. Ja, was ist das denn? Ja. Nächsten Freitag soll es wieder 14 Grad werden, was ist das denn bitte? Ja, Marvin hat gerade eben gesagt, er will mehr Glühwein trinken. Oh Mann, Leute. Ich gehe aber auf jeden Fall jetzt nochmal mit einer kurzen Hose raus. Wo gehst du hin? Protest. Wo gehst du hin? Habt ihr Empfehlungen für mich, was ich heute Abend noch machen kann? Nee, ich glaube, ich gehe jetzt einfach nochmal kurz in den Ostpark. Weil der Hund muss raus, der guckt mich schon so an. Und, Nun gut, kommt, dann machen wir den Sack hier offiziell zu. Wir wünschen euch eine schöne, lange Woche oder eine kurze Woche vielmehr, weil es ist ja der Feiertag drin. Seid tapfer, geht am nächsten Samstag ins Stadion, feuert die Eintracht nochmal ordentlich an. Auf jeden Fall, letztes Spiel der letztes Saison. Heimspiel der Saison. Richtig ausrasten, jawohl. Da muss nochmal alles gehen. Und ja, ich will, dass keiner mehr ab 10 Uhr nüchtern ist. Ihr habt den ja, Abend vor allen Dingen gehört, ist, genau, die Fans sollen sich nichts vorwerfen lassen, ganz ehrlich. Das können wir alles nach dem Schlusspfiff machen. Ja. Ja, genau. Genau. Also, ab 10 Uhr, nächsten Samstag, 10 Uhr, Dennis, nicht morgen anfangen, sondern erst nächsten Samstag. Na gut, ich werde versuchen, mich zurückzuhalten. Alles klar. Aber dann volle Granate. Ordentlich die Eintracht anfeuern für 3 Punkte und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.